Ist dir etwa nicht gut?« hörte er die tiefe, wohltönende Stimme neben sich sagen, bevor sich ein kräftiger Arm unter seine Achsel schob und ihn so rasch wie möglich aus der Kirche eskortierte. »Und du bist dir auch ganz sicher?« fragte Bruder Wilfried, als er zusammen mit Alcuin in der Brunnenhalle saß. »Absolut sicher«, lautete dessen Antwort, während er eine Schöpfkelle in den Wassereimer tauchte, sie an den Mund führte und in gierigen Schlucken trank. »Es passt einfach alles zusammen, von Anfang bis Ende.« »Hm«, Bruder Wilfried kratzte sich am Kinn und sah ernst und nachdenklich aus. »Gesetzt den Fall, du hast recht, dann...« »Habe ich mehr Glück gehabt als Verstand«, vollendete Alcuin und sah dabei alles andere als zufrieden aus. »Wobei ich mir immer noch nicht vorstellen kann, dass ein Mensch überhaupt so etwas...« »Verzeiht, wenn ich euer trautes Gespräch unterbreche, Brüder, aber könnt ihr mir sagen, wo ich Hilpert von Maulbronn finden kann?« »In der Kirche, wo sonst?« entgegnete Bruder Wilfried in gereiztem Ton über das plötzliche Auftauchen Valentins von Helfenstein alles andere als erfreut. Das Gesicht des bischöflichen Visitators lief dunkelrot an, und sein linker Mundwinkel zuckte nervös. Wenn ihn etwas in Harnisch brachte, dann die Tatsache, dass man es ihm gegenüber an der nötigen Ehrerbietung fehlen ließ. Da es ihm jedoch an der nötigen Zeit fehlte, einen nichtswürdigen Laienbruder wie Bruder Wilfried zurechtzuweisen, schluckte er seinen Ärger hinunter, drehte sich auf dem Absatz um und schlug den Weg zur Klosterkirche ein. »Das sieht mir gewaltig nach Ärger aus«, brummte Bruder Wilfried verdrossen vor sich hin, wobei nicht klar war, was genau er damit meinte. »Komm, lass uns gehen. Es gibt noch eine Menge zu tun.« »Den Vorsitz bei der Kapitelsitzung«, wiederholte Bruder Hilpert und wandte sich rasch den Novizen zu, die soeben die Kirche verließen. »Warum eigentlich nicht?« Valentin von Helfenstein starrte den Inquisitor entgeistert an. »Dass er es ihm derart leicht machen würde«, hatte er kaum zu hoffen gewagt. »Ihr habt richtig gehört. Gutes Gelingen«, fügte Bruder Hilpert hinzu, nunmehr voll und ganz auf seinen Gesprächspartner konzentriert. »Schließlich ist es euer gutes Recht, hier wieder für Zucht und Ordnung zu sorgen, und das umso mehr, da meine Bemühungen nicht im geringsten gefruchtet haben.« Hätte Valentin von Helfenstein über mehr als nur oberflächliche Beobachtungsgabe verfügt, wäre ihm das hintergründige Lächeln des Inquisitors, gepaart mit einem Schuss Bosheit, gewiss nicht entgangen. Da dem aber nicht so war, entspannten sich seine Züge und machten einem huldvollen Lächeln Platz, mit dem er seinen unerwarteten Triumph über den weithin bekannten Hilpert von Maulbronn zu krönen gedachte. »Und wann ist es soweit?« fragte er und rieb sich erwartungsfroh die Hände. »In etwa einer Stunde«, lautete die Antwort des Inquisitors, während er mit dem Kopf in Richtung des Kapitelsaales wies. »Und wenn ihr erlaubt, werde ich mich bis dahin ein wenig zurückziehen.« 75. Wald in der Nähe des Klosters zur gleichen Zeit. Bruder Friedhelm war nicht mehr der Jüngste, und dies bekam er am heutigen Samstag ganz besonders zu spüren. Zwar war das Kloster nicht einmal eine Wegstunde von der Köhlerhütte entfernt, in deren Garten er Benedikta soeben zur letzten Ruhe gebettet hatte, aber trotzdem fühlte er sich müde und schlapp. Und dann erst der merkwürdige Auftrag, mit dem ihn die Sterbende betraut hatte. Ob die Art und Weise, wie er sich während der vergangenen 5 Tage verhalten hatte, mit seinem Gelübde in Einklang zu bringen war, wagte er gar nicht erst zu entscheiden. Doch was getan werden musste, musste einfach getan werden. Schließlich hatte er Benedikta sein Wort gegeben. denn wenn er ehrlich war, hatte ihn das Schicksal der Frau alles andere als kalt gelassen. Mehr noch, er empfand sogar so etwas wie Sympathie für sie. Bruder Josef, ihr Gefährte, gab ihm allerdings Rätsel auf. Dass er einfach verschwunden war, verhieß nichts Gutes. Bruder Friedhelm hielt einen Augenblick inne und bekreuzigte sich. Auf jeden Fall, versicherte er sich selbst, würde er die Abtei, das unwirtliche Tal und die ganze vermaledeite Angelegenheit möglichst schnell hinter sich lassen, vorausgesetzt, er würde diesen Hilpert von Maulbronn ausfindig gemacht und ihm Benediktas Brief übergeben haben. »Dann hält mich nichts mehr hier«, machte er seinem Unmut Luft, und kaum war dies geschehen, tauchte drunten im Tal die Klosterkirche auf. Doch er war nicht der Einzige, der dem Tor der Abtei zustrebte. Er kannte den Vogt des Grafen von Wertheim zwar nur vom Hörensagen, aber als er das Wappen auf der Satteldecke des Reiters erkannte, der im vollen Galopp auf die Abtei zupreschte, ahnte er, um wen es sich handelte. Wenig später sollte sich seine Vermutung bestätigen. »Gott zum Gruße«, rief er dem Recken im Kettenhemd zu, der in aller Eile aus dem Sattel sprang, ihn einfach links liegen ließ und im Laufschritt auf das Tor zurannte. »Man nennt mich Bruder Friedhelm, und wer seid ihr?« »Berengar von Gamburg, Vogt des Grafen«, keuchte der Hühne und warf ihm einen hastigen Seitenblick zu. »Tut mir leid, Bruder, aber ich habe es eilig.« »Eile mit Weile, mein Sohn.« »Wenn, dann ein andermal.« Bruder Friedhelm wollte etwas entgegnen, aber der grimmige Gesichtsausdruck des Vogtes, der anscheinend so sehr in Eile war, dass er es vorzog, sich seiner Hände und nicht der Klingel zu bedienen, hielt ihn davon ab. Und so stand er ein paar Schritte hinter ihm und sah verwundert dabei zu, wie der Hüter des Gesetzes die Klosterpforte mit den Fäusten traktierte. »Ach, übrigens, Bruder«, rief er ihm schließlich über die Schulter zu. »Ja, mein Sohn?« »Hier kann es gleich ziemlich ungemütlich werden. Wenn ich euch wäre, würde ich mich so schnell wie möglich aus dem Staub machen.« »Das geht leider nicht.« »Aus welchem Grund?« »Weil ich hier bin, um den letzten Willen einer Verstorbenen zu erfüllen, und er duldet nun einmal keinen Aufschub.« »Einer Verstorbenen?« Der Vogt hielt abrupt inne und sah ihn stirnrunzelnd an. Aber noch während er dies tat, wurde seine Aufmerksamkeit durch einen Trupp schwer bewaffneter Reiter abgelenkt, die in einiger Entfernung von der Pforte plötzlich anhielten, ausschwärmten und hinter Büschen, Gestrüpp und Bäumen in Deckung gingen. Ein Teil von ihnen, allesamt Armbrustschützen, schlich in gebückter Haltung auf die Klostermauer zu. Dort angekommen, machten sie ihre Waffen schussbereit und schienen nur noch auf das Zeichen zum Sturm zu warten. »Wie gesagt, Bruder, an eurer Stelle würde ich zusehen, dass ich mich irgendwo in Sicherheit bringe. Hier bricht nämlich gleich die hier fliegen vermutlich gleich die Fetzen. Und das nicht zu knapp. Macht, dass ihr fortkommt, solange es noch geht.« Unter normalen Umständen hätte Bruder Friedhelm dem Wunsch des Vogtes entsprochen, zumal er alles andere als ein Held war und nicht die geringste Lust verspürte, mit von der Partie zu sein, wenn es zu Blutvergießen kam. Was ihn davon abhielt, war jedoch die Tatsache, dass er Benedikta sein Wort gegeben hatte. Und dies wollte er nun einmal nicht brechen, allen Widrigkeiten zum Trotz. »Ihr kommt im rechten Moment!« Bevor der Wandermönch etwas entgegnen konnte, war die Pforte entriegelt und der Vogt von einem hageren Mönch unbestimmten Alters willkommen geheißen worden, bei dem es sich, wie Bruder Friedhelm zu Recht vermutete, um den Pförtner der Abtei zu handeln schien. »Euer Begleiter?« wollte er vom Hüter des Gesetzes wissen, der Bruder Friedhelm ganz und gar vergessen zu haben schien. Der Vogt des Grafen lachte kurz auf. »Das nun nicht gerade«, versetzte er und passierte eilig das Tor. »Er ist hier um...« »Wie heißt ihr denn überhaupt, Bruder?« fragte er und drehte sich im Gehen nach dem Wandermönch um. »Bruder Friedhelm, vom Orden des heiligen Franziskus von Assisi. Und was ist euer Begehr?« wollte der Pförtner wissen. »Wie gesagt, ich bin hier, um den letzten Willen einer Verstorbenen zu erfüllen. Ihr Name? Benedikta.« Der Pförtner zog die Augenbrauen in die Höhe und warf Bruder Friedhelm einen skeptischen Blick zu. »Wie ihr sicher bemerkt habt, Bruder«, sagte er, »ist dies weder der richtige Ort noch die Zeit, um den Vogt oder mich mit derlei Angelegenheiten zu...« »Nichts läge mir ferner, Bruder. Bringt mich zu Hilpert von Maulbronn, und die Sache ist für euch erledigt.« Obwohl er das Gespräch zwischen dem Pförtner und Bruder Friedhelm nicht weiter verfolgt und sich bereits ein gutes Stück von der Pforte entfernt hatte, drehte sich der Vogt auf dem Absatz um, stemmte die Hände in die Hüften und starrte den Wandermönch verblüfft an. »Was habt ihr da eben gesagt? Wen wollt ihr sprechen?« fragte er und tat so, als habe er sich verhört. »Einen gewissen Hilpert von Maulbronn.« »Und weshalb?« »Um den letzten Willen einer Sterbenden, die ich vor etwa einer Stunde zur letzten Ruhe gebettet habe, zu erfüllen.« In Bruder Friedhelm, ansonsten überaus friedfertig und sozusagen die Demut in Person, machte sich allmählich Unmut breit. Müde und erschöpft hatte er eigentlich nur eines im Sinn, seine Mission so schnell wie möglich zu beenden. »Ich habe ihm einen Brief zu übergeben, das ist alles, nicht mehr und nicht weniger.« »Einen Brief?« Beim Gedanken daran, wer Benedikta den Brief anvertraut hatte, schlotterten Bruder Friedhelm die Knie, obwohl er sich die größte Mühe gab, dies zu verbergen. Nur gut, dass er seinen Inhalt nicht kannte. »Ihr habt richtig gehört, einen Brief«, stieß Bruder Friedhelm gereizt hervor, »adressiert an einen gewissen Hilpert von Maulbronn, und sobald er ihn in Händen hält, werde ich euch nicht mehr zur Last fallen, so wahr ich ein Jünger des heiligen Franziskus bin.« Berengar und der Pförtner wechselten einen überraschten Blick. »Nur Gemach, Bruder, Gemach«, versuchte der Vogt, den aufgebrachten Wandermönch zu beruhigen, schlenderte lässig auf ihn zu und legte ihm den Arm um die Schultern. »Wer weiß, vielleicht dauert euer Aufenthalt hier doch etwas länger als geplant.« 76. Subterram zur gleichen Zeit. »Nicht mehr lange, und du wirst von deinen Qualen erlöst, glaub es mir.« Der Ohnmacht nahe, lauschte Letizia den Worten eines Mannes, dessen Stimme ihr vollkommen unbekannt war. Sie hörte sich sanft, bisweilen aber auch kalt und herrisch an. Letizia hatte sie noch nie gehört, was dazu führte, dass ihre anfängliche Euphorie zunächst in Argwohn und bald darauf in nagende Furcht umgeschlagen war. »Wer seid ihr?« keuchte sie, nachdem er ihr den Knebel abgenommen hatte. Ein Lachen, furchteinflößender als alles, was ihr bislang widerfahren war, antwortete ihr. »Nimm dich in Acht«, meldete sich ihr Instinkt zu Wort, und wie, um sich zu vergewissern, dass er sie nicht trug, wiederholte sie: »Wer seid ihr?« »Ein Freund.« »Dann müsste ich euch kennen.« Wieder dieses Lachen, bar jeder Menschlichkeit. »Das stimmt«, pflichtete ihr der Mann mit spöttischem Unterton bei. »Nun denn, sagen wir es einmal so, ich war ein Freund von Lukas, der beste, den er je hatte oder zumindest hätte haben können.« Der Schrecken, der sie in jenem Moment durchfuhr, ging Letizia durch Mark und Bein, und eine dumpfe Ahnung machte sich in ihr breit. Sie war wie gelähmt, und die Erinnerung war so stark, dass ihre Gefühle sie zu übermannen drohten. Unfähig, ein Wort zu sagen, versuchte sie, sich in die Richtung zu bewegen, aus der die Stimme kam. »Ein Freund?« wiederholte sie, ein Ausdruck der Ratlosigkeit, die sich in ihr breit zu machen begann. »Aber gewiss doch, das heißt, zumindest so lange, bis sein Auge auf dich fiel. Von da an war alles anders.« »Ich verstehe nicht.« »Und ob du mich verstehst?« zischte die Stimme mit unüberhörbarem Groll. »Hör auf, die Ahnungslose zu spielen, sonst lernst du mich kennen.« Letizia erschrak, doch nicht genug, um sich nicht mehr zur Wehr setzen zu können. »Ich weiß weder, wer ihr seid, noch weiß ich, woher ihr kommt, und schon gar nicht, was euch meine Freundschaft mit Lukas angeht.« »Freundschaft? Dass ich nicht lache«, höhnte die Stimme, gefolgt von einem Lachen, das diabolischer nicht hätte sein können. »Hüte dich davor, dies Wort noch einmal in den Mund zu nehmen, sonst...« »Ihr habt ihn umgebracht, stimmt's? Ihr und wer sonst noch alles mit euch unter einer Decke stecken mag?« »Nimm dich in Acht, Metze!« Die Stimme, deutlich näher als zuvor, hatte einen sanften, nachgerade liebenswerten Ton angenommen. Letizia indes ließ sich davon nicht täuschen. Die Ruhe des Mannes war nur vorgetäuscht, es war die Ruhe vor dem Sturm. »Und vor wem sollte ich mich in Acht nehmen?« Der Mann lachte leise in sich hinein. »Vor mir, meinen Jüngern und all denen, welchen du durch deine törichte Liebelei mit diesem Abtrünnigen Schaden zugefügt hast.« »Abtrünniger? Was meint ihr damit?« »Er war auf einem guten Weg«, resonierte die Stimme, ohne auf Letizias Frage einzugehen, »dem Besten einer von uns zu werden. Wir alle mochten ihn und er mochte uns. Wir waren wie Brüder, freilich nicht wie jene, die diesen Ort der Heuchelei und des Frevels bewohnen.« »Ehrlich gesagt, ich verstehe kein Wort.« »Wirklich nicht? Dann will ich versuchen, dich ins Bild zu setzen. Ausplaudern kannst du ja ohnehin nichts mehr.« Der Mann holte kurz Luft, fuhr dann aber umso vehementer fort. »Er hätte es noch weit bringen können, glaub mir«, warf er erregt ein. »Redegewandt, geschickt, klug, ein Mann so recht nach unserem Geschmack. Wie geschaffen, um meinem Herrn und mir zu dienen.« »Eurem Herrn?« Mit der Ruhe und Beherrschtheit des Mannes war es nun endgültig vorbei, und er brach in schallendes Gelächter aus. »Machst du Witze?« fragte er, während sich seine Stimme fast überschlug. Doch genauso schnell wie der Ausbruch vorgetäuschter Heiterkeit gekommen war, verschwand er auch wieder, und die Stimme des Mannes fand zu jenem Tonfall zurück, mit dem er Letizia zuvor begegnet war. Kalt, bedrohlich, rücksichtslos. »Oder willst du mich etwa zum Besten halten?« Das Mädchen ließ den Kopf hängen und schwieg. Tausenderlei Gedanken jagten durch ihren Kopf. Gedanken, die sich einzig und allein um Lukas drehten. Kaum noch Herr ihrer selbst, ließ Letizia ihren Tränen freien Lauf. Halb amüsiert, halb zornig, nahm der Mann seine Tirade wieder auf. »So, so, dann ist dir mein Herr und Meister also unbekannt«, höhnte er, »dann will ich dir ein wenig auf die Sprünge helfen. Wisse also, sein Reich, genau wie das jenes Heuchlers, welchen du und deinesgleichen als ihren Herrn zu bezeichnen pflegen, ist nicht von dieser Welt, genauer gesagt, das vollkommene Gegenteil davon. Es ist das Reich des gefallenen Engels, der, nachdem er von seinesgleichen verstoßen worden war, hinabgetaucht ist unter die Erde an einen Ort, den keines Menschen Auge je erblickt. Und weswegen? Weil er, so will es die Mär, die dieser Hilpert und seine verblendeten Jünger verbreiten, sich erhoben haben soll, wider Gott und seine Macht und Herrlichkeit, dass ich nicht lache. Und das alles nur, weil er mehr zu sein begehrte als irgendwer sonst? Weil er höher hinauswallte als die, die ihn umgaben, höher als Gott? Und wenn schon? Der Mann hatte sich förmlich in Rage geredet und war kaum noch zu bremsen. Erleben wir das nicht täglich, auch und vor allem an den Orten, die sich Klöster nennen? Und dann erst der Kaiser, ganz zu schweigen vom Papst. Betrüger, Scharlatane, falsche Propheten, alle miteinander. Wahrlich, ich sage dir, nicht mehr lange, und ein neues Reich wird kommen, und Luzifer, Herr der Finsternis, wird herrschen über diese Welt. Und dann, glaube mir, wird es ein Strafgericht geben, wie es diese Welt noch nie gesehen hat und auch nie wieder sehen wird. Der Tag des Gerichts wird kommen, der Tag, an dem all jene, welche sich meinem Herrn zu widersetzen wagten, für ihren Frevel zur Rechenschaft gezogen werden, alle, auch Hilpert von Maulbronn, der sich erdreistete, mir in den Weg zu treten. Der Tag wird kommen, an dem die Heerscharen Satans ihr blutrotes Banner aufpflanzen, und zwar nicht nur hier, sondern überall auf der Welt. Ströme von Blut werden fließen, und die Bäche, Flüsse und Meere werden voll davon sein. Es wird ein Heulen und Wehklagen geben, wie es die Welt noch nie gesehen hat, und dann, erst dann, wenn meine Arbeit und die meiner Brüder getan ist, wird mein Herr der Raserei Einhalt gebieten, auf dass ein neues Reich errichtet werde, das Reich des gefallenen Engels, der da herrschen wird, bis in alle Ewigkeit. Amen. Die Stille, die nun folgte, war so vollkommen, dass es Letizia eiskalt den Rücken hinunterlief. Doch dann, das Keuchen des Mannes im Ohr, dessen triumphierenden Blick sie auf sich ruhen fühlte, nahm sie all ihre Kraft zusammen, richtete sich auf und sprach: »Ihr müsst verrückt sein, völlig verrückt. Was immer ihr tut, es wird euch misslingen, das Gute hat immer gesiegt und wird auch dieses Mal wieder siegen. Und ihr, wer immer ihr auch seid, werdet zugrunde gehen. Wenn ich etwas ganz genau weiß, dann dies.« Die Antwort des Mannes ließ nicht auf sich warten. »Wenn du überhaupt eine Chance hattest, ist sie nun vertan«, zischte er und fügte zynisch hinzu: »Genieße den Augenblick, denn schon bald wirst du nicht mehr am Leben sein.« Dann entfernte er sich und Letizia war wieder allein. 77. Kapitelsaal, Tertia, 9.20 Uhr. »Das ist ja unerhört«, entrüstete sich der Kantor und sah sich beifallheischend um. »Ein Unding, eine Unverschämtheit. Ach, was sage ich, ein Frevel!« Ein Raunen ging durch den Saal und Valentin von Helfenstein, der auf einem Podest an seiner Stirnseite thronte, hatte alle Mühe, dem Aufruhr Einhalt zu gebieten. »Ob es euch nun passt oder nicht, Bruder, dies ist kein Kapitel wie jedes andere. Schließlich geht es hier um Mord und um Dinge, die zu erwähnen einem die Scham verbietet. Und deshalb, Bruder Adalbert, können alle Angehörigen dieses Konvents ganz gleich, ob Fratres, Laien oder Novizen, als Zeugen aufgerufen werden, wenn es die Situation erfordert. Mit anderen Worten, die Regeln eures Ordens sind fürs Erste außer Kraft gesetzt. Handelt es sich doch hier um eine Angelegenheit von höchster Dringlichkeit, zu deren Handhabung mich mein Herr, der gleichzeitig Oberhirte dieser Diözese ist, expressis verbis berufen und mir den hierzu nötigen Vollmachten ausgestattet hat. Ist es nicht so, Bruder Hilpert?« Den Blick gesenkt, mimte Hilpert den Zerknirschten und nickte. Berengar, der die Szene vom Eingang aus beobachtete, konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Es ist so, Visitator«, antwortete der Inquisitor, eine Bemerkung, die noch größere Unruhe hervorrief als zuvor. »Und darum, versammelte Brüder, lasst uns unser Schicksal vertrauensvoll in die Hände des Herrn von...« »Vollmacht, sagt ihr«, ereiferte sich der Sakristan. »Höre ich richtig, wenn dem so ist, eine Frage. Wo steht geschrieben, dass es dem Fürstbischof von Würzburg gestattet ist, sich in die Angelegenheiten unseres Ordens in einer Weise einzumischen, dass man den Eindruck bekommt, dies hier sei ein geistliches Gericht?« »Natürlich ist es keines, aber es steht zu hoffen, dass es eines wird.« Auf einen Schlag herrschte Ruhe im Saal und alle Augen waren auf Hilpert gerichtet, der so tat, als sei dies nicht seine, sondern die Replik eines anderen Anwesenden gewesen. Von Helfenstein, der nicht so recht wusste, was er damit anfangen sollte, hob beschwichtigend die Hände. »Gericht oder nicht«, entgegnete er gereizt, »eines jedoch ist meiner Meinung nach klar. Das letzte Wort, ganz gleich, zu welchen Beschlüssen dieses Kapitel gelangen mag, steht meinem Herrn, dem Fürstbischof und Herzog von Franken.« »Und warum, wenn die Frage gestattet ist, hält sich dann der Vogt des Grafen von Wertheim in diesen Mauern auf?« schnaubte der Zellerarius und bedachte Berengar mit einem indignierten Blick. »Wo es unser, das heißt das Recht der Brüder dieses Konvents ist, über unsere Angelegenheiten selbst zu bestimmen.« »Auf die Gefahr hin, missverstanden zu werden, Bruder«, sprach Bruder Hilpert mit leiser Stimme, während er sich langsam von seinem Platz erhob, »dies ist kein geistliches Gericht, kann aber sehr wohl eines werden. Zunächst einmal handelt es sich um eine Aussprache.« Eine Aussprache unter Brüdern. Sollte sich jedoch erweisen, dass diejenigen, die für die in dieser Abtei verübten Verbrechen verantwortlich sind, weiter verstockt sind und in ihrem Irrglauben verharren, werden andere als nur geistliche Strafen vonnöten sein. Schließlich geht es darum, Licht in eine Reihe mysteriöser Vorfälle zu bringen. Und natürlich auch um Mord, und zwar in seiner abscheulichsten Form. Und darum, liebe Brüder, weilt der Vogt des Grafen von Wertheim in unseren Reihen, nämlich um zu zeigen, dass es um mehr als die Taten einiger Wirrköpfe geht. Hattet ihr nicht reichlich Zeit, Bruder Hilpert, Licht in das Dunkel zu bringen, welches die mysteriösen Vorfälle in unserer Abtei umgibt? Ich denke schon. Und was, bitteschön, kam dabei heraus? 5 tote Mitglieder unseres Konvents. Und das in nur 4 Tagen. Glaubt ihr nicht, es wäre besser gewesen, sich nicht in unsere Angelegenheiten... 6, Bruder Zacharias. Wie meinen? Es sind mindestens 6 Opfer, die wir zu beklagen haben, wenn man von Bruder Josef und einem der Novizen, die beide noch nicht wieder aufgetaucht sind, einmal absieht. Und wieso, wenn man fragen darf? Weil unser ehrwürdiger Vater Abt vergiftet worden ist, wobei als Täter nur ein einziger der unter uns Weilenden in Frage kommt. Der Tumult, der nun losbrach, erreichte ein Ausmaß, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Einige der Ordensbrüder hielt es nicht mehr auf den Sitzen, andere sanken buchstäblich in sich zusammen. Erst als sich von Helfenstein erhob und die wild gestikulierenden Mönche lautstark zur Ruhe ermahnte, begann sich die allgemeine Aufregung wieder zu legen. »Ich hoffe, dass ihr für einen derart schweren Verdacht die entsprechenden Beweise habt«, ließ der Visitator des Bischofs mit Blick auf Bruder Hilpert verlauten, »sonst spart euch die Mühe, Visitator«, »ich bin mir über die Tragweite meiner Anschuldigungen vollkommen im Klaren.« »Und?« warf Bruder Zacharias spitzzüngig ein und machte eine ausladende Handbewegung. »Wer von uns könnte es eurer Meinung nach gewesen sein? Oder möchtet ihr euch etwa noch ein wenig Bedenkzeit erbitten?« Bevor er eine Antwort gab, ließ Bruder Hilpert den Blick eine Zeit lang auf dem Sekretarius ruhen. Obwohl er es besser wusste, konnte er sich immer noch nicht vorstellen, welche Abgründe sich hinter der Fassade des Mannes mit den ebenmäßigen Gesichtszügen und den hellblau schimmernden Augen verbargen. Alle Gaben der Natur vereint in einem einzigen Menschen, musste er sich widerwillig eingestehen, als er Bruder Zacharias näher betrachtete. Und doch, allen Äußerlichkeiten zum Trotz, hatte er es hier mit einem Menschen zu tun, der keinerlei Skrupel kannte, wenn es um die Verfolgung seiner verbrecherischen Ziele ging. Mit einem Menschen, der vor nichts zurückschreckte, auch nicht vor Mord. »Wenn hier jemand Bedenkzeit braucht, Bruder, dann doch wohl ihr«, entgegnete der Inquisitor schließlich mit eisiger Miene. Der Mundwinkel des Sekretarius zuckte, wenn auch nur kurz. »Und warum, wenn man fragen darf?«, entgegnete er zumindest nach außen hin die Ruhe selbst. »Ehrlich gesagt, tappe ich völlig im Dunkeln.« »Vielleicht, um euch so etwas wie eine letzte Chance zu geben. Lasst Letizia frei und ich werde sehen, was ich für euch tun kann.« Ein Raunen erhob sich, aber bevor ein neuerlicher Tumult daraus werden konnte, wurde er durch das schrille Gelächter von Bruder Zacharias erstickt. »Nehmt es mir nicht übel, Bruder«, prustete er, »aber wenn mich nicht alles täuscht, steht ihr im Begriff, euch über die Maßen lächerlich zu machen. Eure fixe Idee in Ehren, aber was sollte ich eurer Meinung nach mit der Angebeteten eines Novizen im Sinn haben? Könnt ihr mir das verraten?« »Ihr kennt sie also.« »Neuigkeiten verbreiten sich schnell. Man sagt, sie habe euch als Zeugin gedient, um, wie soll ich mich ausdrücken, um gewisse Machenschaften des Bursarius aufzudecken. Ist es nicht so?« »Wie gut kanntet ihr den Bursarius, Bruder?« »Soll das ein Verhör werden?« »Gebt Antwort, Bruder. Wie gut habt ihr Bruder Clemens gekannt?« »Gut genug, um zu wissen, dass er eine Schwäche hatte, der er mitunter vergeblich Einhalt zu gebieten versuchte.« »Mitunter vergeblich? Wie dezent ihr euch doch auszudrücken versteht, Bruder. Dabei wissen wir beide und die meisten der hier Anwesenden ganz genau, dass Bruder Clemens den Sünden des Fleisches in einer Weise erlegen war, wie es die heilige Mutterkirche selbst bei denjenigen, die kein Gelübde abgelegt haben, nie und nimmer dulden kann.« »Worauf wollt ihr eigentlich hinaus?« Bruder Zacharias verschränkte die Arme vor der Brust und legte dabei eine Kaltschnäuzigkeit an den Tag, wie sie Bruder Hilpert noch nie zuvor erlebt hatte. »Das werdet ihr noch früh genug merken«, antwortete der Inquisitor und wandte sich dem Vogt des Grafen zu. »Habt die Freundlichkeit, Vogt, und bringt den ersten Zeugen herein«, bat er, wobei er den Sekretarius nicht aus den Augen ließ. Berengar nickte und verließ den Saal. »Zum letzten Mal, Bruder, wenn ihr etwas zu beichten habt, dann...« »Jetzt ist es aber genug, Bruder«, wetterte von Helfenstein und schoss wie ein Pfeil aus seinem Lehnstuhl empor. »Wer hat denn nun hier den Vorsitz, ihr oder ich?« »Natürlich ihr, euer Gnaden«, entgegnete Hilpert mit einem geschmeidigen Lächeln. »Ganz so, wie es vor Gericht nun einmal Brauch ist.« »Dann seid ihr also der Ankläger, habe ich recht?« mischte sich Bruder Zacharias ein. Bruder Hilpert lächelte maliziös. »Exakt, Bruder«, pflichtete er seinem Kontrahenten bei, »wobei es natürlich in eurem Ermessen liegt, euch einen Verteidiger auszusuchen, falls ihr euch von der gegenwärtigen Situation überfordert seht.« Der Sekretarius wollte etwas entgegnen, schluckte jedoch seinen Ärger hinunter und schwieg. Den Jähzorn, der ihn in diesem Moment packte, konnte er allerdings nur mit Mühe verbergen. »Könnt ihr mir einmal verraten, Bruder, was das...« »Nur noch eine halbe Stunde, Euer Gnaden«, gab der Inquisitor dem bischöflichen Visitator zu verstehen, »und ihr werdet es wissen, und dann, sofern euch der Sinn danach steht, richtet über mich.« »Eine halbe Stunde, Bruder Hilpert, und nicht mehr.« »Zu gütig, Euer Gnaden.« Von Helfenstein warf dem Inquisitor einen indignierten Blick zu, ließ es aber bei einem Kopfschütteln bewenden und nahm wieder auf seinem Stuhl an der Stirnseite des Saales Platz. Die versammelten Brüder, die ihn auf beiden Seiten mit ihren Sitzbänken flankierten, kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. »Gesetzt den Fall, ich bin nicht bereit, eure Fragen zu beantworten.« »Was dann?« legte Bruder Zacharias weiterhin ein ausgesprochen selbstbewusstes Verhalten an den Tag. »Dann zwingt ihr mich zu Maßnahmen, die ich trotz allem, was in den vergangenen Tagen vorgefallen ist, nur ungern ergreifen würde«, zeigte sich Bruder Hilpert nicht im geringsten beeindruckt. »Darum lasst uns beginnen, und zwar ganz von vorne. Irgendwelche Einwände?« Der Sekretarius warf einen unsicheren Blick in die Runde und schwieg. »Sehr schön«, fuhr Bruder Hilpert ungerührt fort. Alle Augen waren jetzt auf den Inquisitor gerichtet, und als sei ihm dies noch nicht genug, erhob er sich und begann vor den dicht besetzten Bankreihen auf und ab zu gehen. Nach einer Weile blieb er dann wie zufällig genau an der Stelle stehen, wo Bruder Zacharias immer noch in trotzigem Schweigen verharrte. »Am besten wir beginnen ganz von vorn. Meint ihr nicht auch?« fragte er, während er ihn aus dem Augenwinkel beobachtete. »Tut, was ihr für richtig haltet.« »Keine Sorge.« »Das werde ich«, entgegnete Hilpert und rührte sich nicht von der Stelle. »Also, wie aus der Mönchschronik hervorgeht, seid ihr unserem Orden am Sonntag nach Trinitatis im Jahre 1406 beigetreten. Trifft dies zu, wenn ihr es sagt?« »Nun gut. Anders ausgedrückt, ihr weilt nun schon fast 10 Jahre lang in diesen Mauern. Und wie man hört und in diesem Bändchen auch lesen kann, habt ihr euch in dieser Zeit nicht das Geringste zu Schulden kommen lassen.« Ohne Bruder Zacharias eines Blickes zu würdigen, holte der Inquisitor die Geheimchronik des Abtes unter seiner Kukulle hervor und hielt sie für jedermann sichtbar in die Höhe. Dann öffnete er sie, überflog die ersten Seiten und hielt sie dem verdutzten Sekretarius vors Gesicht. »Kennt ihr diese Schrift?« »Ohne Umschweife. Habt ihr sie schon einmal gesehen, ja oder nein?« Bruder Zacharias nickte. »Ja«, gestand er widerwillig ein. »Und um wessen Schrift handelt es sich?« »Es handelt sich um«, der Sekretarius räusperte sich, fuhr aber dann fort, »es handelt sich um, sprecht lauter, damit es alle hören.« »Es handelt sich um die Schrift unseres verstorbenen Abtes.« Ein Raunen ging durch den Saal, dem Hilpert mit erhobener Hand Einhalt gebot. »In der Tat«, pflichtete er seinem Kontrahenten bei, »und damit es jedermann weiß, bei diesem Bändchen handelt es sich um eine Art Geheimchronik des Abtes, in der er über die Stärken und Schwächen sämtlicher Konventsmitglieder jahrelang Buch geführt hat.« »Und natürlich auch über euch, Bruder.« »Wo habt ihr das her?« »Das tut nichts zur Sache«, entgegnete Hilpert in schneidendem Ton. »Und außerdem könnt ihr beruhigt sein. Über euch, Bruder Zacharias, findet sich nämlich nur Gutes darin. Doch seht selbst. Discipulus studiosus et intelligens, maximo cum studio, diligens et credibilis, Optima cum pietate. Möchtet ihr noch mehr hören? Könnt ihr mir vielleicht verraten, was das Ganze soll? Wenn man diese Zeilen liest, fuhr Hilpert fort, ohne die verkniffene Miene des Sekretarius zu beachten, bekommt man den Eindruck, dass es sich bei euch, um die Worte unseres heimgegangenen Bruders Johannes zu gebrauchen, um einen untadeligen, überdurchschnittlich begabten und glaubensstarken jungen Mann gehandelt zu haben scheint. Ein Urteil, das sicherlich alles andere als aus der Luft gegriffen war. Hilpert klappte das Buch wieder zu, ließ es unter seiner Kukulle verschwinden und nahm seine Wanderung durch den Saal wieder auf. Aber dann, quasi von einem Tag auf den anderen, war alles vorbei. Könnt ihr uns vielleicht erklären, warum? Der Sekretarius schwieg und starrte an Bruder Hilpert vorbei ins Leere. »Dann eben nicht«, fuhr der Inquisitor ungerührt fort. »Aber seid beruhigt, ich werde es den versammelten Brüdern sagen. Ihr macht mich neugierig. Das kann ich mir kaum vorstellen. Ein Erlebnis wie das eurige vergisst man nämlich nie. Aber ich möchte nichts vorwegnehmen, darum immer hübsch der Reihe nach. Also, wie gehabt.« Eine Lobeshymne nach der anderen, der Grund, weshalb ihr schließlich zum Sekretarius des verstorbenen Abtes ernannt worden seid. Aber dann, genau 2 Tage vor Marie Heimsuchung im vergangenen Jahr, reißen die positiven Kommentare urplötzlich ab. Und das, liebe Brüder, hatte auch einen ganz bestimmten Grund. Und der wäre? Eure Krankheit, Bruder. Die Fallsucht. An sich nichts Spektakuläres, litten doch selbst Julius Cäsar und der große Alexander daran. Bedauerlich nur die Konsequenzen, die sie nach sich zog. Konsequenzen? In der Tat. Seien wir einmal ehrlich, Bruder. Kein Mensch hätte sich gewundert, wenn ihr nach dem Dahinscheiden unseres heimgegangenen Bruders zum Abt dieses Klosters gewählt worden wärt. Wenn überhaupt, dann doch wohl ihr, eine Zierde der Wissenschaft, ein Leuchtfeuer des Glaubens, ein Mann, der unter den Mitgliedern unseres Ordens seinesgleichen sucht. Aber da war, wie gesagt, eure Krankheit. Und da war vor allem der vor 3 Tagen urplötzlich aus dem Leben gerissene Prior dieses Klosters, genannt Hildebrand. Der, wie wir beide wissen, aus eurer Notlage in einer Weise Kapital zu schlagen versuchte, wie es sich für einen Christenmenschen und ein Mitglied unseres Ordens wahrlich nicht ziemt. Ihr könnt mir folgen? Sehr gut. Bruder Hildebrand, wie sollte es auch anders sein, wurden nämlich ebenfalls Ambitionen auf das Amt des Abtes nachgesagt. Was ihn bedauerlicherweise zu dem Entschluss verleitete, euch, Bruder Zacharias, mit eurer Krankheit zu erpressen, da er zufällig Zeuge eines eurer Anfälle wurde. Was in euch den Entschluss reifen ließ, euren Widersacher kalt zu stellen, liege ich richtig? Und eure Beweise? Habt ihr nicht selbst heute Nacht einen ersten Beweis geliefert? Oder habt ihr euren Zusammenbruch während der Vigilien schon wieder vergessen? Das beweist gar nichts. Mag sein, ein verächtliches Lächeln huschte über Bruder Hilperts Gesicht. Euer Pech, dass es jemanden gibt, der Zeuge eurer Auseinandersetzung mit Bruder Hildebrand geworden ist. Unfreiwillig, wie ich betonen muss. Meine Hochachtung, Bruder, eure Erfindungsgabe kennt wahrlich keine Grenzen. Und wer soll dieser mysteriöse Fremde sein? Der Inquisitor drehte sich zur gegenüberliegenden Bankreihe um, richtete seine Augen auf einen ganz bestimmten Punkt und sprach: »Erhebt euch, Bruder Ambrosius, und habt die Güte zu wiederholen, was ihr mir anvertraut habt.« Der Kapitelsaal war jetzt so still, dass man eine Stecknadel hätte zu Boden fallen hören können. »Also, ich meine, nun gut, wenn ihr...« »Bruder Ambrosius«, fiel der Inquisitor dem schwergewichtigen Kellermeister ins Wort, der sich wie ein geprügelter Hund von seinem Platz erhob und die Blicke der Anwesenden krampfhaft zu meiden suchte. »Wir alle wissen, wie euch zumute ist. Darum vorab, was ihr hier tut, dient dazu, der Wahrheit zum Siege zu verhelfen und eine Reihe abscheulicher Verbrechen aufzuklären. Dies und nur dies solltet ihr im Sinne haben, wenn ihr eure Aussage macht. Ich weiß, versetzte der Zellerarius mit kleinlauter Stimme. Das freut mich zu hören, entgegnete Hilpert, bemüht, die richtigen Worte zu finden. Also, verhält es sich so, wie ich es bereits angedeutet habe, nämlich, dass ihr Zeuge eines hitzigen Zwistes zwischen dem Sekretarius und Bruder... Das ist doch wohl der Gipfel der Infamie. Zwei Brüder aus ein und demselben Konvent einfach kaltblütig gegeneinander aus... Wenn hier jemand kaltblütig gehandelt hat, dann ihr Bruder... fuhr der Inquisitor seinen Kontrahenten an, so dass dieser instinktiv zurückwich. Und darum zum letzten Mal, gibt es etwas, das ihr mir und den versammelten Brüdern zu beichten habt, ja oder nein? Nein. Dann fürchte ich, wird euch das Folgende nicht erspart bleiben, machte Hilpert aus seiner Entschlossenheit keinen Hehl und wandte sich wieder Bruder Ambrosius zu. Ohne Umschweife, Bruder. »Wann ist es zu der besagten Auseinandersetzung zwischen Bruder Zacharias und dem Bruder Prior gekommen?« »Im letzten Sommer.« »Und wann?« »Einen Tag nach Maria Heimsuchung.« »Warum wisst ihr das so genau?« »Weil am selben Tag der Blitz in unseren Heuschober gefahren ist. Zwei Katastrophen an ein und demselben Tag, so etwas vergisst man nicht so schnell.« Habe ich eben richtig gehört? Ihr habt den Zwist zwischen Bruder Zacharias und dem Prior als eine Katastrophe bezeichnet. Nun ja, druckste der Zellerarius herum und lief vor Verlegenheit rot an. Katastrophe ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn man bedenkt, dass wir hier alle Brüder... Wie ist es überhaupt zu dem Streit zwischen den beiden gekommen und wann? Nach der Terz. »Reiner Zufall, dass ich überhaupt etwas davon mitbekommen habe.« »Und wieso?« »Weil ich meinen Psalter liegen lassen habe.« Bruder Ambrosius holte ein Schweißtuch hervor und betupfte seine Stirn. »Der Grund, weshalb ich noch einmal in die Kirche zurück musste. Zuerst habe ich gedacht, ich sei allein. Aber dann war da noch jemand, Bruder Prior und der Sekretarius.« Sie waren beide völlig außer sich, und zwar so sehr, dass sie mich nicht bemerkt haben. Und worum hat es sich in dem Streit gedreht? Das kann ich nicht genau. Und ob ihr das könnt? Da es sich um alles andere als ein Gespräch unter Brüdern gehandelt haben muss, konnte man die beiden bestimmt sehr gut hören. Und darum, Bruder, muss ich euch nun vor aller Augen und Ohren bitten, eure Beobachtungen auf das Genaueste zu schildern. Für Halbwahrheiten ist hier kein Platz. Der Zellerarius räusperte sich und rang verzweifelt die Hände. Bruder Hildebrand hat dem Sekretarius gedroht, er würde ihn beim Abdenunzieren, platzte es förmlich aus ihm heraus. Denunzieren? Und wieso? Weil er, nun ja, es war so, Bruder Prior hat behauptet, in Bruder Zacharias sei der Teufel gefahren. Und wie kam er darauf? Er war Zeuge, als er seinen ersten Anfall bekam. Der einzige Zeuge. Der Rest von uns hat nichts mitgekriegt. Und weiter? Bruder Prior hat behauptet, der Sekretarius habe während seines Anfalls zu fantasieren begonnen. Und nicht nur das, er habe Angst gehabt, panische Angst. Und vor wem? Vor einem Dämon, mit dem er anscheinend sogar gesprochen hat. Ein Dämon, so. Und wie hat Bruder Zacharias auf diese Behauptung reagiert? Bruder Ambrosius warf dem Sekretarius einen verschüchterten Blick zu, nahm dann aber all seinen Mut zusammen und sprach: »Er war völlig niedergeschlagen, regelrecht am Boden zerstört. Ein, wenn ihr mir die Bemerkung erlaubt, gebrochener Mann. Er hatte sogar feuchte Augen.« »Und Bruder Hildebrand?« »Gab sich großzügig. sprach von Diskretion. Er werde die Sache für sich behalten, unter einer Bedingung. Bruder Zacharias möge hinfort, wie sagte er doch gleich, er möge hinfort den Eifer, der einen künftigen Abt auszeichnet, nach Möglichkeit vermissen lassen. Genau das waren seine Worte. Anders ausgedrückt, er sollte ihm den Vortritt lassen. Andernfalls werde er ihn beim Abt nach Kräften anzuschwärzen versuchen. So ist es. Und Bruder Zacharias? Widersetzte er sich oder willigte er ein? Weder das eine noch das andere. Wie darf ich das verstehen? Das Ganze war mir ungeheuer peinlich, und ich dachte, es sei an der Zeit, das unwürdige Spektakel zu beenden. Und darum bin ich zu meinem Platz, habe meinen Psalter an mich genommen und mich so schnell wie möglich wieder aus dem Staub gemacht. Und der Streit? War auf der Stelle beendet. Kein böses Wort mehr, nicht einmal eine Geste. Nichts. Hab Dank, Bruder. Ihr könnt euch setzen, sagte Hilpert und atmete tief durch. Und das soll alles gewesen sein? Der Sekretarius sah Bruder Hilpert voller Verachtung an. »Ihr enttäuscht mich, Bruder. Einmal angenommen, alles hat sich so abgespielt, wie ihr es euch zusammenzureimen versucht. Für eine Mordanklage reichen die wirren Fantasien unseres wackeren Cellarius mit Sicherheit nicht aus. Als Inquisitor solltet ihr das eigentlich wissen. Wenn ihr meint... Leider bin ich jedoch noch lange nicht am Ende. Bruder Hilpert ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und blieb in unmittelbarer Nähe seines Kontrahenten stehen. Woher stammt ihr eigentlich, Bruder? Ich meine, was ist eures Vaters Profession? Ich wüsste nicht, was dies mit der ganzen Sache zu tun hat, Bruder. Ich fürchte eine ganze Menge. Denn an dieser Stelle eurer Vita, in einer Stunde des Zweifels und größter Niedergeschlagenheit, als in eurem Innern sogar Mordgedanken heranzureifen begannen, kommt urplötzlich jemand anderes ins Spiel. Daher auch die Frage nach eurer Herkunft. Ich stamme aus Freudenberg. Und euer Vater? Ist Zunftmeister von Beruf. Wollt ihr mir nicht endlich sagen, was das Ganze... Aber gern. Wie auf Kommando blieb Bruder Hilpert stehen und wandte sich dem Sekretarius zu. Ringsum war es totenstill. Wo doch, wie zu vermuten steht, kaum einer der hier Anwesenden um euer Geheimnis weiß. Wovon redet ihr? Warf Bruder Zacharias ein, längst nicht mehr so selbstbewusst wie zuvor. Von einem unserer Novizen, eurem Vetter. Mit allem hatte Bruder Hilpert gerechnet, nur nicht mit einer derart heftigen Reaktion. »Lasst ihn in Ruhe, hört ihr?« fuhr der Sekretarius Hilpert wutentbrannt an, während sich sein Gesicht zur hasserfüllten Fratze verzerrte. »Lasst ihn in Frieden, sonst...« »Sonst was?« Der Inquisitor war auf alles gefasst, selbst darauf, dass sein Gegenüber handgreiflich werden würde. Bruder Zacharias ballte die Rechte zur Faust, er war völlig außer sich. Erst allmählich, als er sich bewusst wurde, dass es Dutzende von Zeugen gab, ließ er sie widerstrebend sinken und verfiel in Apathie. Dies war der Moment, auf den Bruder Hilpert gewartet hatte. »Um auf den Punkt zu kommen, Bruder«, hakte er unbarmherzig nach, »hat euch euer Vetter in dem sündhaften Verlangen bestärkt, Bruder Hildebrand ein für allemal aus dem Weg zu räumen? Hat er euch dazu animiert, ihn zu töten, ja oder nein?« Der Blick des Inquisitors bohrte sich wie ein Pfeil in denjenigen seines Kontrahenten. »Habt ihr verstanden, was ich gesagt habe, Bruder?« »Er hat damit nichts zu tun«, flüsterte der Sekretarius wie in Trance. »Da wäre ich mir nicht so sicher, zumal es, Pech für euch, auch in diesem Falle einen Zeugen gibt.« Der Sekretarius lachte höhnisch auf. Etwa Bruder Ambrosius, feixte er. Weit gefehlt, Bruder. Für den Bruchteil eines Augenblicks nahm Bruder Hilperts Gesicht einen versöhnlicheren Ausdruck an. Es handelt sich um jemanden, den man als absolut zuverlässig bezeichnen kann, um den Zeugen schlechthin. Alles Leugnen ist sinnlos, Bruder, und darum wäre es am besten, ihr gebt auf. Der Inquisitor trat so nahe an den Sekretarius heran, dass ihn keiner der Anwesenden mehr verstehen konnte. »So begreift doch endlich«, beschwor er ihn. »Es ist aus, aus und vorbei. Verratet mir, wo sich Letizia befindet und was mit Bruder Josef und dem Novizen geschehen ist. Dies ist eure letzte Chance, Bruder. Schenkt eurer Seele Frieden und es wird keine Dämonen mehr geben, keine Albträume, Hirngespinste, Stimmen, nichts. Vertraut euch mir an und ich werde alles in meiner Macht Stehende für euch tun.« Der Sekretarius lächelte gequält. »Was könnt ihr denn schon für mich tun?« »Mehr als ihr denkt, Bruder. Wichtiger noch. Legt ihr ein Geständnis ab, wird euch das Grafschaftsgericht einen qualvollen Tod ersparen? Ist es das, was ihr mir sagen wollt?« »Kann einem der Tod etwas anhaben, wenn man Frieden mit sich selbst geschlossen hat?« Der Inquisitor sah seinem Gegenüber direkt in die Augen. »Um der Liebe Christi willen, Bruder, wohin habt ihr Letizia gebracht? Was ist mit ihr passiert? Redet, bevor es zu spät für euch ist.« Bruder Zacharias schlug die Augen nieder und schwieg. Von den fast noch jugendlichen, wie in Marmor gemeißelten Zügen war so gut wie nichts übrig geblieben. Als er den Blick wieder hob, zuckte der Inquisitor unwillkürlich zusammen. War er doch noch nie einem Menschen begegnet, der in so kurzer Zeit um Jahrzehnte gealtert war? »Sie, also das Mädchen, wir haben sie...« »Ihr wolltet mich sprechen, Bruder?« Beim Klang der hellen und fast noch ein wenig kindlichen Stimme richteten sämtliche Anwesenden den Blick zur Tür. Selbst Hilpert war zunächst sprachlos, als er Angelus dort stehen sah. Als sein Blick jedoch auf Berengar fiel, der mit verschränkten Armen vor der Tür Aufstellung nahm und den Jüngling keinen Moment aus den Augen ließ, fand er rasch zur gewohnten Abgeklärtheit zurück. »Gewiss, mein Sohn«, bekräftigte er und gab dem Novizen zu verstehen, er möge in den Kreis der versammelten Brüder treten. »Dein Name?« »Angelus, Herr«, gab der Jüngling bereitwillig Auskunft und fuhr mit einem Lächeln fort. »Mein Vater ist Weinhändler von Beruf und stammt aus Wertheim. Es war sein Wunsch, dass ich dem hiesigen Orden beitreten möge.« »Und auch der deinige? Wie belieben?« Für den Bruchteil eines Augenblicks geriet die Unbefangenheit des Jünglings ins Wanken. Aber noch ehe die Zuschauer das Aufblitzen in seinen Augen bemerkten, trug er schon wieder seine demonstrative Gelassenheit zur Schau und lächelte Bruder Hilpert treuherzig an. »Ich bitte um Vergebung, aber ich fürchte, ich kann euch nicht ganz...« »Ob du dem Orden aus freien Stücken beigetreten bist, möchte ich wissen«, gab sich Hilpert betont harsch. »Aber natürlich, Bruder, wo denkt ihr hin?« setzte sich Angelus vehement zur Wehr. Der Inquisitor jedoch ließ sich nicht täuschen. »Seltsam«, erwiderte er, während ein hintergründiges Lächeln auf seinem Gesicht erschien. »Aber soweit ich informiert bin, waren von Seiten deines Vaters ganz andere Überlegungen im Spiel.« Hilpert konnte förmlich spüren, wie der Jüngling seine Absichten zu durchschauen und jedes Wort sorgfältig abzuwägen versuchte. Schon längst waren die Lachfalten in seinem Gesicht geglättet, die vollen Lippen nur mehr ein farbloser Strich. »Ach, das meint ihr! mimte er den Ahnungslosen und schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn, freilich nicht, ohne dem Sekretarius einen raschen Seitenblick zuzuwerfen. »Nun gut, der Tod meiner verehrten Frau Mutter hat sicherlich eine Rolle gespielt, aber...« »Du hast sie geliebt, und zwar abgöttisch, mein Sohn. Während dir dein Vater zeitlebens gleichgültig und von einem bestimmten Tag an sogar bis ins Innerste deiner Seele verhasst gewesen war, und es immer noch ist. Woher wollt ihr das wissen?« fuhr der Jüngling den Inquisitor an, während sein Blick denjenigen von Bruder Zacharias suchte. Dieser sah ihn beschwörend, ja geradezu ängstlich an, blieb jedoch weiterhin stumm. Aus seinem Gesicht, über das ihm längst die Kontrolle entglitten war, sprach nur eines: nackte Angst. »Dir steht es nicht zu, Fragen zu stellen«, erwiderte Bruder Hilpert in schneidendem Ton. »Einstweilen nur so viel. Wie ich aus zuverlässiger Quelle erfuhr, hast du deine Mutter dabei belauscht, wie sie ihrem Gatten, also deinem vermeintlich leiblichen Vater, auf dem Sterbebett eröffnet hat, du seiest nicht sein Sohn, obwohl sie dir nie ein Sterbenswörtlein davon erzählte. Trifft dies zu? Ja oder nein? Antworte auf der Stelle, ja oder nein?« Aus den Augen des Novizen schossen Blitze und sein hochroter Kopf sprach Bände. Eine Antwort auf Hilperts Frage war damit überflüssig geworden, und so fuhr er fort: »Deinem Vater brach es das Herz, und obwohl er deiner Mutter versprochen hatte, für dich zu sorgen, kam er über ihre Treulosigkeit nicht hinweg. Und so kam, was kommen musste. Er wollte an nichts mehr erinnert werden, was auch nur im Entferntesten mit deiner Mutter zu tun hatte, wozu er bedauerlicherweise auch dich zählte, mein Sohn. Der Grund, weshalb er dich so schnell wie möglich loswerden wollte und dich vor einem Jahr hierher gebracht hat. Und wenn schon, ist das verboten? Natürlich nicht, wenngleich der Beitritt zu unserem Orden aus freien Stücken vollzogen werden sollte. Was allerdings verboten, um nicht zu sagen verwerflich und geradezu sündhaft gewesen ist, war das Unterfangen, zu dem du deinen hier unter uns weilenden Vetter angestiftet hast. Ach ja? »Spiele hier nicht den Ahnungslosen«, herrschte Bruder Hilpert Angelus an. »Oder willst du etwa leugnen, dass du die Rachegelüste, die Bruder Zacharias in seinem Inneren hegte, erst richtig zum Vorschein gebracht hast, aus blindem Hass auf die Welt, nur um deinem ohnmächtigen Zorn endlich Luft zu machen?« »Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht.« »Und ob. Man stelle sich vor, zwei junge Männer, fast so etwas wie Brüder, obwohl sie lediglich Vettern sind, jeder für sich vom Leben enttäuscht, wenn auch auf höchst unterschiedliche Weise, voll ohnmächtigem Zorn, dürstend nach Rache. Der eine hat nichts mehr zu verlieren, der andere nichts zu gewinnen. Die ideale Konstellation, wenn es darum geht, erlittene Schmach zu tilgen. Zur Sache, Bruder!« Bruder Hilpert wirbelte auf dem Absatz herum und sah Valentin von Helfenstein herausfordernd an. »Nur noch ein wenig Geduld, Euer Gnaden«, ließ er mit drohendem Unterton verlauten, »dann werdet ihr sehen, dass alle Vorwürfe gegen mich völlig aus der Luft gegriffen sind«, vollendete der Novize allglatt, strich sich die blonden Locken aus dem Gesicht und deutete eine spöttische Verbeugung an. Bruder Hilpert würdigte er dabei keines Blickes. Die Antwort auf diese Provokation ließ allerdings nicht lange auf sich warten. »Schade, wirklich schade«, murmelte der Inquisitor vor sich hin, bevor sich seine hagere Gestalt straffte und er dem Vogt ein Handzeichen gab. »Waltet eures Amtes«, fügte er in entschiedenem Tonfall hinzu. Berengar von Gamburg nickte zufrieden, öffnete die Tür des Kapitelsaals und rief etwas in den Gang hinaus. Wenig später öffnete sich die Tür und ein halbes Dutzend Kapuzenmänner, von ebenso vielen Kriegsknechten eskortiert, betrat den Raum und nahm auf der Bank in der Nähe des Fensters Platz. Die sich daraufhin ausbreitende Stille hätte vollkommener nicht sein können. Die Mönche waren wie gelähmt, und keiner der Anwesenden ergriff das Wort. Hilpert, der nichts anderes erwartet hatte, lächelte Berengar vielsagend an. »Das ist doch wohl die Höhe«, geiferte der Kantor und sprang wutentbrannt von seinem Sitzplatz auf. »Kann mir vielleicht jemand sagen, was der Mummenschanz soll? Will man unser Kapitel etwa zu einem Jahrmarkt degradieren? Wenn das kein Bruch sämtlicher Ordensregeln ist, will ich nicht mehr Adalbert heißen. Und ich nicht mehr Thomas«, blies der Sakristan umgehend ins gleiche Horn. Beifälliges Murmeln machte die Runde, ein Umstand, der Hilpert jedoch nicht im geringsten zu interessieren schien. Der Inquisitor hatte sich mittlerweile voll und ganz auf den Novizen konzentriert. Gerade eben noch die Ruhe selbst, wurde er kreidebleich und starrte die sechs Vermummten wie eine Erscheinung aus dem Jenseits an. Er schien wie erstarrt, kaum fähig, sich von der Stelle zu rühren. »Das ist doch nicht«, stammelte er, vollendete den Satz aber nicht. »Und ob das möglich ist, mein Sohn«, ließ ihn Bruder Hilpert gar nicht erst zu Wort kommen. »Ein vertrauter Anblick für dich, nicht wahr?« Angelus, immer noch wie gelähmt, drehte sich langsam zu Hilpert um. »Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr sprecht«, sprach er, während sein Blick ziellos umherzuirren schien. Erst als sich sein Blick mit dem seines Vetters traf, fand er zur gewohnten Selbstsicherheit zurück und ein boshaftes Lächeln huschte über sein Gesicht. »Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht«, wiederholte er, »oder mit Bruder Adalbert zu reden, keine Ahnung, was das Ganze soll.« »Du bist der Kopf, das Haupt der Hydra, derjenige, der sich alles ausgedacht hat. Je früher du ein Geständnis ablegst, umso besser«, stieß Hilpert mit erhobenem Zeigefinger hervor. »Wenn ihr euch auch noch so große Mühe gebt, beweisen könnt ihr mir nichts, rein gar nichts. Wenn das dein letztes Wort ist, und auch das eure, Sekretarius, dann habt ihr euch das, was nun folgen wird, selbst zuzuschreiben.« Ein herablassendes Lächeln huschte über das Gesicht des Novizen. »Und was, wenn ihr die Frage erlaubt, Bruder«, antwortete er in herablassendem Ton, »könnte das sein?« Hilpert gab keine Antwort, ließ Angelus einfach stehen und wandte sich dem immer noch an der Tür postierten Vogt des Grafen von Wertheim zu. »Waltet eures Amtes, Vogt«, beschied er ihn knapp, und nahm inmitten der versammelten Brüder Platz. Die Hand auf dem Schwertknauf, nickte Berengar dem Inquisitor zu, tat so, als sei der bischöfliche Notarius Luft für ihn, und trat in die Mitte des Saales. Er spürte, dass er nicht willkommen war, aber das machte ihm nichts aus. Ganz auf seine Aufgabe konzentriert, ließ er seinen Blick über die Gesichter der Versammelten schweifen und wandte sich dann dem Novizen zu. Abgesehen von der Überheblichkeit, die aus jedem seiner Blicke sprach, ließ dieser jedoch keinerlei Regung erkennen. »Also, wo waren wir stehen geblieben?« begann der Vogt und kratzte sich am Kinn, was die Missbilligung seitens der Mönche nur noch verstärkte. »Ach ja, ich hab's. Beim Komplott, das ihr, Bruder Zacharias, zusammen mit eurem Vetter geschmiedet habt. Wie oft soll ich euch noch sagen, dass, um es vorwegzunehmen, Sekretarius, ich bin nicht gewillt, mich auf eure spitzfindigen Manöver einzulassen, will heißen, mir gehen euer Taktieren und eure Winkelzüge total gegen den Strich. Von nun an wird es keine Ausflüchte mehr geben, ist das klar?« »Einfach unerhört, wie dieser grobschlächtige Kerl mit einem Mitglied unseres Konvents.« »Ihr redet, wenn ihr gefragt seid. Ist das klar?« stauchte Berengar den Kantor zusammen, woraufhin Bruder Adalbert zwar zu einer Erwiderung ansetzte, es sich dann aber anders überlegte und sich wutschnaubend auf seinem Platz niederließ. »Und nun zu euch, Bruder Zacharias.« Der Vogt kramte eine Notiz aus seinem Wams hervor, überflog sie und warf dem Sekretarius des Abtes einen geringschätzigen Blick zu, dem dieser vergebens standzuhalten versuchte. »Trifft es zu, dass ihr den verstorbenen Abt dieses Klosters auf seiner Reise nach Cîteaux begleitet habt?« »Wenn ihr es bereits wisst, was soll dann die...« »Habt ihr ihn begleitet, ja oder nein?« »Ja.« »Wann seid ihr aufgebrochen?« »Das weiß ich nicht mehr genau.« »Aber ich. Es war am 24. Juli. Exakt 3 Wochen nach eurer Auseinandersetzung mit Prior Hildebrand, der, wie wir alle wissen, euch in höchst unchristlicher Weise zu erpressen versuchte.« Bruder Zacharias wechselte einen Blick mit Angelus, presste die Lippen zusammen und schwieg. »Um den versammelten Brüdern Gelegenheit zu geben, die Schändlichkeit eures Tuns bis ins Detail nachzuvollziehen, schlage ich vor, besagte Reise zu rekonstruieren«, fuhr Berengar fort. »Also, nach einer kurzen Zwischenstation auf dem Reichstag zu Konstanz seid ihr alsbald nach Cîteaux weitergereist, wo ihr am Tage des heiligen Bernhard, also nach einer etwa 4-wöchigen Reise, um die Mittagszeit angekommen seid. Für den Fall, dass sich eure Erinnerung inzwischen eingestellt hat, trifft dies zu?« »Ja.« »Warum denn so widerborstig?« gab Berengar scheinheilig zurück, bevor er sich wieder auf seinen Notizzettel konzentrierte. »Wie es Brauch ist, habt ihr an den Feierlichkeiten zu Ehren des Patrons eures Ordens teilgenommen, wohl wissend, dass Abt Johannes die Reise nicht überleben würde. Um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein, hattet ihr euch vor eurer Abreise in Bruder Roberts Zelle mit Arsen eingedeckt. Nur ein paar Unzen, also gerade einmal so viel, dass es nicht weiter aufgefallen ist.« »Pure Spekulation.« »Mag sein, aber wer außer euch sollte ein Interesse am Tod von Abt Johannes haben? Wer außer euch, dessen Aufgabe es war, dem hochbetagten und noch dazu kränkelnden Mann so oft als möglich zur Hand zu gehen, kommt überhaupt als Mörder in Frage, wo doch offenkundig ist, dass der Dahingeschiedene keines natürlichen Todes starb, sondern mit fast 100%iger Sicherheit vergiftet worden ist?« »Und wieso sollte ich das getan haben? Er war ein alter Mann, noch dazu bettlägerig und krank. Weshalb also sich die Mühe machen und ihn töten?« »Weil nicht nur euer Hass auf den Prior, sondern auch derjenige auf den Abt ins Unermessliche gestiegen ist.« »So, meint ihr?« »Gewiss doch. Und wisst ihr auch warum?« »Weil ihr euch dem Erpressungsversuch des Priors zu widersetzen wagte, der, wie nicht anders zu erwarten, den Abt über seine Schnüffeleien in Kenntnis setzte. Schwer vorstellbar, dass er dabei nicht ein wenig übertrieben hat.« Berengar hielt inne und warf Bruder Zacharias einen fragenden Blick zu. »Was dann passiert ist? Nun, Abt Johannes tat, was wohl jeder rechtschaffene Abt an seiner Stelle getan hätte. Er ließ euch zu sich bitten und wollte wissen, ob die Anschuldigungen des Priors der Wahrheit entsprechen. Und ihr? Nun, ihr wart geständig, habt euch ihm anvertraut, nahmt kein Blatt vor den Mund. Doch zu eurer großen Enttäuschung, die kurz darauf in ohnmächtigen Hass umschlagen sollte, hat sich der Mann, dem ihr ergeben wart wie kaum einem anderen, nicht vor euch gestellt. Oh nein, degradiert worden seid ihr nicht und schon gar nicht davongejagt. Man beließ euch in eurem Amt. Aber gleichzeitig muss euch Abt Johannes unmissverständlich klargemacht haben, dass an Fürsprache seinerseits, ganz zu schweigen von Protektion, nicht zu denken sei. Womöglich war auch schon von einem Nachfolger die Rede. Bruder Hildebrand war am Ziel und ihr Bruder Zacharias, am Boden zerstört. Daher der Plan, die beiden zu ermorden, sobald sich die erste Möglichkeit dazu bot.« fehlen nur noch die Beweise. »Ich kann mich nicht erinnern, dir das Wort erteilt zu haben, Novize«, presste Berengar mit nur mühsam unterdrückter Wut hervor, während die Zornesader an seinem Hals deutlich anschwoll. »Aber ich kann dich beruhigen. Wenn ich mit deinem Vetter am Ende bin, kommst du an die Reihe, und dann wirst du merken, mit wem du es hier zu tun hast.« »Wagt es nicht, ihn?« »Warum so hitzig, Bruder Zacharias?« erwiderte der Vogt und schlenderte gemächlich auf den Sekretarius zu. »Oder wollt ihr etwa leugnen, dass es euer Vetter war, der das Mordkomplott gegen den Abt und seinen Stellvertreter geschmiedet hat?« Berengar stemmte die Hände gegen die Hüften und warf ihm einen Blick zu, wie er geringschätziger nicht hätte ausfallen können. »Ihr, Bruder Zacharias, wart nur das ausführende Organ«, fuhr er den Sekretarius an. »Er war der Kopf, und ihr nichts anderes als ein willfähriges Opfer, ein Mittel zum Zweck, nicht mehr.« »Ihr lügt!« Berengar setzte ein gelangweiltes Grinsen auf. »So, meint ihr?« antwortete er mit einer Gelassenheit, die ihn selbst am meisten überraschte. »Wie schade, dass ich euch eines Besseren belehren muss.« Der Vogt wartete eine Antwort von Bruder Zacharias gar nicht erst ab, drehte sich um und wandte sich dem ersten der sechs Vermummten zu, die dem Geschehen bislang ohne jegliche Regung gefolgt waren. Bevor er ihn ansprach, richtete er jedoch das Wort an die Zuhörer, von denen nicht wenige den Blickkontakt mit ihm mieden. »Wie ihr, versammelte Brüder, während der letzten halben Stunde feststellen konntet, stehen zwei Mitglieder eures Konvents, nämlich Bruder Zacharias und Angelus, in dringendem Verdacht, die führenden Köpfe einer Verschwörung zu sein, deren Ziel es unter anderem war, sowohl den Abt als auch den Prior des Klosters vom Leben zum Tode zu befördern. Leider war dies längst noch nicht alles, doch darüber später mehr. Wie ihr euch darüber hinaus davon überzeugen konntet, leugnen sie, irgendetwas mit den ihnen zur Last gelegten Verbrechen zu tun zu haben, weshalb mir als Vogt und Vertreter des Grafen die Aufgabe zufällt, ihnen und euch das Gegenteil zu beweisen und sie anschließend ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Aus diesem Grunde werde ich jetzt eine Reihe von Zeugen verhören. Irgendwelche Einwände? Als sich niemand, nicht einmal Valentin von Helfenstein, zu Wort meldete, wandte sich Berengar wieder dem Vermummten zu und gab ihm durch eine Handbewegung zu verstehen, seine Kapuze vom Kopf zu nehmen. »Dein Name?« herrschte er den untersetzten, vierschrötig wirkenden Mann um die 30 an, über dessen rechte Gesichtshälfte sich eine breite Narbe zog. »Heinrich, aber alle nennen mich Heiner«, lautete die Antwort. »Dein Beruf?« »Kriegsknecht des Grafen zu Wertheim, Armbrustschütze, um es genauer zu sagen.« »Erkennst du die beiden Kerle da drüben?« »Den Älteren im Habit der Zisterzienser. Den Novizen habe ich noch nie gesehen. Und woher kennst du ihn?« »Von unserer Reise nach Cito. Meine Kameraden und ich gaben ihm das Geleit.« »Ist dir dabei etwas Besonderes aufgefallen?« »Auf dem Hinweg nicht.« Der Kriegsknecht räusperte sich, schlug die Augen nieder und zögerte. Doch dann holte er tief Luft und fuhr mit einer für einen Mann seines Aussehens ungewöhnlich leisen Stimme fort. »Aber auf der Heimreise, etwa eine Wegstunde entfernt von Belfort.« »Und was?« »Wir haben einen Toten im Straßengraben liegen sehen. Kaufmann, so um die 30, wahrscheinlich von Wegelagerern erschlagen.« »Wie kommst du darauf, dass es ein Kaufmann war?« »Weil er wie einer angezogen war. Teures Barett, mit Pelz verbrämtes rotes Wams, Leinenhemd, Beinlinge, wie die Welschen eben allweil so herumlaufen. Ich bin viel unterwegs, Herr. Da kriegt man mit der Zeit ein Gespür, mit wem man es zu tun hat.« »Und wie hat Bruder Zacharias auf den Vorfall reagiert?« Der Kriegsknecht zuckte die Achseln. »Eigentlich gar nicht«, antwortete er. »Mein Eindruck war, dass ihn die Gewandung des Toten viel mehr interessiert hat als der arme Teufel selbst.« »Wie darf ich das verstehen?« »Na ja, bevor wir ihn verscharrt haben, mussten wir ihm die Kleider ausziehen. Vielleicht könne man die später noch brauchen«, hat er gesagt und ganz komisch gegrinst dabei. »Und du?« »Was blieb uns anderes übrig? Wir haben getan, was uns aufgetragen worden ist. Bruder Zacharias hat den Kram an sich genommen. Nach ein paar Tagen hatte ich die Sache schon wieder vergessen. War schon seltsam genug, mit dem einbalsamierten Leichnam eines Abtes im Gepäck durch die Gegend zu kutschieren.« Als er die indignierten Blicke der anwesenden Mönche auf sich ruhen fühlte, wurde dem Kriegsknecht die Pietätlosigkeit seiner Äußerung bewusst und er schlug verlegen die Augen nieder. »Verzeiht, Herr«, wandte er sich hilfesuchend an den Vogt. »Ich wollte nicht.« »Schon gut«, fiel ihm Berengar ins Wort. »Irgendwelche besonderen Vorkommnisse?« »Erst als wir schon fast wieder in Wertheim waren. Will heißen?« »Etwa eine halbe Wegstunde vom Tor entfernt hat er anhalten lassen und gesagt, er braucht uns nicht mehr. Und dann?« »Dann hat er uns, dem Schorsch, dem Michel und mir, meine ich, den Sold ausbezahlt, sich auf den Kutschbock gesetzt und war in null Komma nichts verschwunden.« »Und das Geld? Wie viel hat er dir bezahlt?« Der Kriegsknecht runzelte die Stirn. »Viel zu viel«, gab er kleinlaut zu, »30 Gulden.« »Das war einstweilen alles, du kannst dich setzen.« Ein Raunen erhob sich, dem Berengar jedoch mit erhobenen Händen Einhalt gebot. »Ich bitte um Ruhe«, forderte er und gab dem nächsten der beiden Zeugen mit einem Kopfnicken zu verstehen, sich zu demaskieren. »Für den Fall, dass irgendwer in diesem Saal immer noch von der Unschuld des Sekretarius überzeugt ist, dieser Mann hier verrichtete am Dienstagabend am Stadttor seinen Dienst, und er kann bezeugen, dass Bruder Zacharias kurz vor Sonnenuntergang in der soeben beschriebenen Kleidung, die er offenbar kurz zuvor gewechselt hatte, das Maintor passierte. Allein. Auf dem Kutschbock eines Pferdegespanns, das er als sein eigenes ausgab. Habe ich recht?« Der baumlange Torwächter, seines amputierten Beines wegen auf eine Krücke gestützt, nickte. »Ja, Herr.« »Hat er gesagt, wo er Quartier nehmen will?« »Nein, Herr.« »Was nicht weiter schlimm ist«, fügte Berengar mit deutlicher Genugtuung hinzu, während sich sein Blick zunächst Bruder Zacharias und dann den übrigen Zuhörern zuwandte. »Dieser Mann nämlich, Mietstallbesitzer von Beruf, kann bezeugen, dass er 2 volle Nächte bei ihm Quartier genommen und sich bei dieser Gelegenheit als Kaufmann auf dem Weg nach Würzburg ausgegeben hat. Seine beiden Knechte hätten sich klammheimlich davon gemacht, weshalb er gezwungen sei, fürs Erste in der Stadt Quartier zu nehmen. Trifft dies zu, Liutbrand?« Der Mietstallbesitzer, heilfroh der Obrigkeit zu Diensten zu sein, selbst wenn sie so schroff wie Berengar auftrat, nickte beflissen und stammelte: »Voll und ganz, Herr.« »Ist dir während der Zeit, als jener Ordensbruder da drüben Quartier bei dir nahm, irgendetwas Besonderes an ihm aufgefallen?« »Wenn ich ehrlich bin, zunächst nichts. Aber am Tag seiner Abreise, also vorgestern, dafür umso mehr.« »Lass er hören.« »Also das war so. Gestern Morgen hat mein Hund verrückt gespielt. Eigentlich hört er aufs Wort, aber gestern, als ich auf dem Hof beim Holzhacken war, ist er urplötzlich wie ein Wilder in den Stall gerannt, hat gejault und gekläfft, dass es fast nicht mehr zum Aushalten war und mit den Pfoten im Dreck gewühlt. Ich denke, was hat der Köter bloß? Weiß der Teu, weiß Gott, was dem wieder im Kopf rumgeht. Aber dann, Als er um nichts in der Welt zu beruhigen war, hab ich kapiert, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Naja, und dann habe ich angefangen zu graben. Und dies hier gefunden? Noch während Liutprand am Erzählen war, hatte Berengar einem der schwer bewaffneten Kriegsknechte an der Tür einen Wink gegeben, woraufhin ihm dieser ein in Leinwand eingewickeltes Bündel reichte. »Ja, Herr«, bekräftigte der Mietstallbesitzer, nachdem der Vogt in die Mitte des Raumes getreten, das Bündel scheinbar achtlos auf den dort befindlichen Tisch geworfen und aufgeschnürt hatte. »Ein Wams, vormals rot, Beinlinge von der Art, wie man sie bei den Welschen trägt, dazu ein sündhaft teures Hemd. Erkennt ihr sie?« fragte der Vogt und hielt die beschriebenen Gegenstände in die Höhe. Sowohl der Kriegsknecht als auch der Torwächter und Liutprand nickten. Sichtlich zufrieden wandte sich Berengar daraufhin wieder seinen Zuhörern zu. Bruder Zacharias, den er mit seinem Blick streifte, starrte geistesabwesend ins Leere. Nicht so Angelus, der das Geschehen aufmerksam verfolgte, dabei jedoch so tat, als ginge es ihn nichts an. »Man fragt sich natürlich«, fuhr Berengar wie im Selbstgespräch fort, »woher die Blutflecken stammen, die am Ärmel des Wamses zu finden sind. Bevor ich euch, versammelte Brüder, diesbezüglich Rede und Antwort stehe, möchte ich Bruder Johannes bitten, über seine Erlebnisse am Mittwochmorgen zu berichten, als er wie üblich an der Pforte seinen Dienst versah.« »Also das war so«, begann der Hilfspförtner in forscher Manier, obwohl er seine Nervosität nur schlecht verbergen konnte. »Noch vor der Prim, etwa eine Stunde, um es genauer zu sagen, klopfte ein Mann an die Pforte. Nun ja, wie soll ich das?« »Bei dem es sich eindeutig um einen Kesselflicker namens Gisbert handelte«, vollendete Berengar. »Der, wie Bruder Johannes, unser wackerer Hilfspförtner, hier vor aller Augen bezeugen kann, Bruder Josef dringend zu sprechen wünschte. Da er dem Galgenvogel zwar misstraute, der Novizenmeister aber andererseits nicht nur bei ihm, sondern uns allen in hohem Ansehen steht, dachte er sich nichts dabei und kam der Bitte des Kesselflickers nach. Bruder Josef, der sich wie alle anderen Brüder in der Wärmestube befand, ließ nicht lange auf sich warten und zog sich mit dem Kesselflicker in die Pförtnerstube zurück. Entspricht dies den Tatsachen, Bruder?« »Bis ins Detail, Vogt.« »Bruder Johannes«, richtete Berengar wiederum das Wort an die Ordensbrüder, deren Bestürzung allmählich in Entsetzen umzuschlagen begann, »Bruder Johannes, kam dieses Verhalten denn doch etwas merkwürdig vor. Folglich gab er nicht seiner Neugier, sondern der Sorge nach, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugehe. Als er das Gespräch zwischen den beiden belauschte, konnte er zwar nicht jedes Wort verstehen, aber immerhin so viel, um zu begreifen, dass sowohl Gisbert als auch Bruder Josef als Überbringer einer geheimen Botschaft fungierten. Pech für die beiden, dass sich unser wackerer Hilfspförtner auch jetzt, 3 Tage später, immer noch an jedes einzelne Wort dieser Botschaft erinnern kann. Nicht wahr, Bruder Johannes?« »Aber gewiss doch, Vogt.« »Und wie lautet sie?« »Es war ein Zitat aus der Heiligen Schrift«, entgegnete der Hilfspförtner mit zitternden Knien. »Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was dünkt euch? Sie antworteten und sprachen: Er ist des Todes schuldig.« »Mit anderen Worten, versammelte Brüder, bei der uns allen bekannten Episode aus der Leidensgeschichte des Herrn handelte es sich um eine Art fingierten Dialog, bei dem Bruder Josef sozusagen die Rolle der Schriftgelehrten und Bruder Zacharias diejenige des Hohenpriesters übernahm. Was damit bezweckt werden sollte, ist klar. Derjenige, der Bruder Zacharias den verschlüsselten Auftrag gab, den Bruder Prior zu ermorden, denn von nichts anderem ist hier die Rede, wollte ebenso wie seine Helfershelfer im Dunkeln bleiben. Bruder Zacharias und Bruder Josef waren beide nur Handlanger, nicht mehr. »Und wer, Vogt, könnte eurer Meinung nach dieser ominöse Mann sein?« »Verzeiht, Herr von Helfenstein, wenn ich euch noch ein wenig auf die Folter spannen muss«, wimmelte Berengar den Sekretarius ab, als handele es sich bei ihm um ein aufdringliches Insekt. »Bevor ich mich dieser Frage zuwende, möchte ich mit der Rekonstruktion der Ereignisse von vor 3 Tagen fortfahren, wenn ihr nichts dagegen habt.« Von Helfenstein öffnete den Mund, doch Berengar ließ ihn nicht zu Wort kommen, setzte ein durchtriebenes Lächeln auf und sprach: »Der Gestalt instruiert, beschloss Bruder Zacharias, sich des unglückseligen Kesselflickers zu entledigen. Er hatte seine Schuldigkeit getan und musste sterben, nicht zuletzt deshalb, weil er ihm hätte gefährlich werden können. Bruder Zacharias ist dabei auf eine Art und Weise vorgegangen, wie es nicht einmal unzivilisierte Wilde tun. Details, ehrwürdige Brüder, möchte ich mir an dieser Stelle ersparen. Bruder Johannes, der mit der Bestattung des Toten beauftragt worden war, weiß ganz sicher, wovon ich rede.« »Hypothesen, Vermutungen, Spekulationen. Wo aber sind die Beweise, Vogt?« »Wie ich bereits sagte, Visitator, nur noch ein wenig Geduld. Aber da es euch offenbar eilig und euer Wunsch mir selbstverständlich Befehl ist, dann mag es eben geschehen.« Berengar sah sich nach den 3 verbliebenen Zeugen um, schnippte mit dem Finger und sprach: »Ihr und die ehrwürdigen Brüder mögt die Beweise haben, und zwar auf der Stelle.« Als der 4. in der Reihe der Zeugen die Kapuze vom Kopf nahm, ging nicht nur ein Raunen, sondern ein Aufschrei des Entsetzens durch den Saal, denn der Kleinwüchsige, im Vergleich zu Berengar nicht einmal halb so große Mann, war das hässlichste Wesen, das die frommen Brüder zu Bronnbach je gesehen hatten. Genau genommen hatte er überhaupt kein Gesicht, ja nicht einmal einen richtigen Mund. Das einzig Intakte waren seine Augen, während seine Haut den Anschein erweckte, als sei der Gnom gewaltsam in ein Becken mit glühenden Kohlen gestoßen worden. Nichtsdestotrotz schien ihm auch nicht die geringfügigste Kleinigkeit zu entgehen, und bevor Berengar überhaupt das Wort ergreifen konnte, schnellte sein Zeigefinger nach vorn und er rief mit schriller Stimme: »Der da war es! Der da, neben dem Jüngling mit dem blond gelockten Haar!« Alles andere als überrascht durchmaß Berengar mit wenigen Schritten den Saal, deutete auf Bruder Zacharias und fragte: »Nur um sicher zu gehen, du meinst diesen Mann?« »Eben den«, bekräftigte der Mann ohne Gesicht, während Berengar Bruder Hilpert einen vielsagenden Blick zuwarf. »Und woher kennst du ihn?« »Ich habe ihn am Dienstag, etwa 2 Stunden nach Mitternacht, aus der Stadt gelotst. Gegen Bares, versteht sich. Bloß, dass er da keinen Habit, sondern die Tracht eines Kaufmannes trug.« »Und was genau hatte er an? Hautenge Beinlinge, sündhaft teures rotes Wams, feinstes Leinen, Barett. Was ein feiner Pinkel soeben trägt.« »War er allein?« »Nein, Gisbert der Kesselflicker war bei ihm. Weiß der keine Ahnung, was die beiden im Schilde führten.« »Damit unter den frommen Brüdern kein Missverständnis entsteht, kannst du mir sagen, um welche Sorte Mensch es sich bei dem Kesselflicker gehandelt hat?« »Um einen raffgierigen alten Galgenvogel, der für ein paar Pfennige sogar seine Mutter erledigt hätte.« »Ist dir an Bruder Zacharias etwas ganz Besonderes aufgefallen?« »Und ob«, antwortete der Gnom und verzog das Gesicht. »Er war parfümiert, Lavendel. Ich dachte, ich hätte einen Franzosen vor mir.« »Das war einstweilen alles. Du kannst dich setzen.« Berengar atmete tief durch, räusperte sich und wandte sich dann an sein Publikum. Für den Fall, dass dies immer noch nicht genug sein sollte, hier der Mann, der miterlebt hat, wie Bruder Zacharias den Kesselflicker auf heimtückische Art und Weise dahingemetzelt hat. Gib dich zu erkennen, Bodo. In der für ihn typischen Mischung aus Furcht und Unterwürfigkeit nahm Bodo, der Beutelschneider, die Kapuze vom Kopf, blinzelte in die Runde und neigte demütig das Haupt. »Bist du Bodo, den man in Wertheim den Beutelschneider nennt?« »Der bin ich, Herr.« »Bist du imstande, diesen Ordensbruder wiederzuerkennen? Den da drüben, direkt neben dem Novizen?« Der Taschendieb nickte. Und ob, beeilte er sich zu antworten, wobei er den Blick des Beschuldigten geflissentlich mied. »Überall und in jeder Verkleidung.« »Soll das heißen, dass er am Mittwochmorgen, als du beobachtet hast, wie er den Kesselflicker niedergestochen hat, nicht die Tracht der Zisterzienser trug?« »Ja, Herr.« »Lass er mich raten«, fuhr Berengar fort, »trug er vielleicht die Kleidungsstücke, die dort drüben auf dem Tisch liegen?« Der Taschendieb schlug die Augen nieder, schürzte die Lippen und nickte. »Und was genau hast du gesehen?« »Es war kurz nach Sonnenaufgang. Naja, wenn noch nicht viel los ist, treib ich mich.« »Wenn es noch nichts zu stiebitzen gibt, wolltest du sagen«, unterbrach ihn der Vogt mit gutmütigem Spott. Der Beutelschneider grinste verlegen, wusste er doch nur zu gut, dass man Berengar nichts vormachen konnte. Wie gesagt, versuchte er deshalb, das Gespräch wieder möglichst rasch auf seinen eigentlichen Gegenstand zu lenken, »wenn auf dem Markt und auch sonst noch nicht viel los ist, treib ich mich meistens draußen vor dem Tor herum.« »Wie auch am Mittwochmorgen.« »Genau, ich bin ein wenig die Landstraße entlang, mir die Beine vertreten.« »Und dann habe ich ihn stehen sehen, Mutterseelen allein draußen auf dem Feld.« »Was nichts anderes bedeutete, als dass er auf jemanden gewartet hat.« »Sah ganz danach aus und hat sich auch kurz darauf bestätigt.« Bodo, der Beutelschneider, rieb sich das Kinn. »Etwa eine Stunde nach Sonnenaufgang ist der Kesselflicker schließlich aufgetaucht. Allein.« »Und dann?« »Dann haben sie kurz miteinander gesprochen. Keine Ahnung über was. Ich war zu weit weg und habe deswegen nichts mitgekriegt.« »Ich verstehe. Bei einem Gespräch unter Freunden ist es jedoch leider nicht geblieben.« Der Beutelschneider schüttelte betreten den Kopf und fingerte nervös an seiner Kapuze herum. »Nein, das kann man nun wirklich nicht sagen. Er hat seinen Dolch gezückt und ihn ohne zu zögern erledigt. Abgestochen, sollte ich wohl eher sagen. Abgestochen wie ein Schwein.« »Und was geschah dann?« ließ Berengar nicht locker. »Dann?« echote der Beutelschneider entsetzt. »Dann habe ich die Füße in die Hand genommen und bin so schnell wie möglich zurück in die Stadt und nichts wie rein in die nächstbeste Schenke. Und warum erfahre ich davon erst jetzt?« »Hättet ihr mir denn geglaubt?« Berengar, der dem Taschendieb liebend gerne die in seinen Augen passende Antwort gegeben hätte, entschloss sich, die Frage geflissentlich zu überhören und gab ihm durch eine Handbewegung zu verstehen, sich zu setzen. Dann wandte er sich dem Letzten in der Reihe der sechs Zeugen zu. »Bist du Sigurd, Wirt vom wilden Mann?« fragte er. »Ja, Herr«, bekräftigte der Mann mit dem Borstenschnitt, nachdem er die Kapuze abgenommen hatte. »Du hast alle bisherigen Gespräche aufmerksam verfolgt?« »Hab ich.« »Wie du mir berichtet hast, ist am späten Dienstagabend ein Mann in deiner Schenke aufgetaucht, der dies unter normalen Umständen wohl nicht tun würde. Ein, wie du trotz seiner opulenten Kaufmannstracht zu erkennen glaubtest, Pfaffe.« Da er sich im Kreise von drei Dutzend Zisterziensern begreiflicherweise höchst ungern seiner Wortwahl entsann, antwortete der Wirt: »Ein Kleriker, genau.« Berengar konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen, ließ es jedoch dabei bewenden. Und dann? Dann ist er mit Gisbert, dem Kesselflicker, ins Gespräch gekommen und hat ihm für irgendwelche Dienste einen Goldgulden Vorschuss bezahlt, den er dann auch prompt auf den Kopf gehauen hat. Für was dürfte die versammelten Brüder wohl kaum interessieren? Berengar, dessen Hang zum Sarkasmus ihm denn auch prompt einen tadelnden Blick Hilperts eintrug, deutete mit dem Zeigefinger auf Bruder Zacharias und fragte: Handelt es sich dabei etwa um diesen Mann? Ja, Herr. Danke, Wirt. Du kannst dich setzen. Berengar atmete tief durch und wandte sich wieder seinem Publikum zu. Doch wen er auch ansah, wich seinen Blicken aus, und es herrschte eine geradezu unheimliche Stille im Saal. Die Ruhe vor dem Sturm. Bezeichnenderweise war es Bruder Zacharias, der als erster das Wort ergriff. Ein Söldner, Kuppler, Krüppel und ein Dieb, ein dreckiger kleiner Dieb. Feine Gesellschaft, muss ich schon sagen, giftete er Berengar an. Ihr glaubt doch wohl nicht im Ernst, dass ihr damit durchkommt. Und dann erst euer Kronzeuge, dass ich nicht lache. Einmal ehrlich, Vogt, wie viel habt ihr ihm bezahlt? 100 Gulden? 200? Bruder Zacharias starrte Berengar hasserfüllt an. Merkt euch eins, um mich vor Gericht zu stellen, müsst ihr euch schon etwas Besseres. Ad eins, Bruder, ihr steht hier vor Gericht. Ad zwei, ihr seid vom Vogt des Grafen soeben zweifelsfrei als gedungener, heimtückischer Mörder entlarvt worden, als ein Mann, der in den Annalen unserer Grafschaft seinesgleichen sucht. Und somit werdet ihr vor dem Grafschaftsgericht genauso wenig Gnade finden wie hier, es sei denn, ihr verratet uns, wohin Letizia verschleppt worden ist. Dann und nur dann werden euch im Angesicht des Todes übermäßige Torturen erspart. Obwohl es mir alles andere als leicht fällt, gebe ich euch hiermit mein Wort als Inquisitor vom Orden der Zisterzienser. Während er diese Worte sprach, saß Hilpert immer noch auf seinem Platz und blickte starr geradeaus. Er sah müde und abgekämpft aus. Tiefe Sorge überschattete seinen Blick. Leider, fuhr er schließlich fort, als Bruder Zacharias beharrlich schwieg, darauf bedacht, durch sein Zögern ein Höchstmaß an Wirkung zu erzielen, leider, versammelte Brüder, sind wir aber immer noch nicht am Ende. Schickte sich Bruder Zacharias doch an, alsbald seinen nächsten Mord zu begehen. Ach, und wie? Das wisst ihr selbst nur allzu genau. Denn anstatt nach der Ermordung, oder besser gesagt Hinrichtung, wieder in die Stadt zurückzukehren, habt ihr euch schnurstracks hierher begeben, um euren Auftrag auszuführen. Und das, obwohl das ganze Kloster bereits auf den Beinen war. Wenn dem so war, wie, bitteschön, hätte ich dann unbemerkt in die Kirche gelangen sollen? Durch den Gang, von dem außer dem verstorbenen Vater Abt nur ihr als sein Sekretarius Kenntnis hattet. Obwohl er versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, wurde Bruder Zacharias kreidebleich. Man konnte buchstäblich spüren, wie er nach den passenden Worten suchte, aber als ihm dies nicht gelang, wandte er den Blick ab und starrte ins Leere. »Wenn ich euer Schweigen richtig deute, Bruder«, nutzte Hilpert die sich ihm bietende Möglichkeit gnadenlos aus, »kann man davon ausgehen, dass sich alles exakt so zugetragen hat, wie ich es geschildert habe, nicht wahr?« »Denkt doch, was ihr wollt.« »Habt Dank, mehr wollte ich nicht von euch hören«, antwortete der Inquisitor in harschem Ton. »Wie gesagt, mit Hilfe des geheimen Ganges, dessen Einstieg sich oberhalb des Mönchsfriedhofs befindet, gelangtet ihr unbemerkt in die Kirche.« wohl wissend, dass euer Todfeind, der Prior, auch an jenem Tag seinen Gewohnheiten treu bleiben und allein vor dem Altar meditieren würde, saht ihr ihm geraume Zeit zu. Aber genau in dem Moment, als ihr ihn mit einer Drahtschlinge erdrosseln wolltet, geschah etwas höchst Merkwürdiges. Bruder Prior, ein kräftiger Mann, leistete keinerlei Widerstand. Mehr noch, als die Schlinge noch recht locker saß und ihr gerade im Begriff ward, sie mit aller Kraft zuzuziehen, sackte er plötzlich in sich zusammen und stürzte zu Boden. Seltsam, nicht? Wie dem auch sei, für einen Moment ward ihr völlig perplex. Dann habt ihr ihn einfach liegen lassen und euch so schnell wie möglich aus dem Staub gemacht. Wenn man so will, ist Bruder Hildebrand nicht von eurer Hand, sondern aus einem ganz anderen Grund gestorben. Und der wäre? An einer Überdosis, Herr von Helfenstein, einer Überdosis Schlafmohn, auch Opium genannt. Ein Trank, der, richtig dosiert, allerlei Visionen zu erzeugen pflegt. Richtig dosiert, wohlgemerkt. Anscheinend haben sich die von Bruder Hildebrand immer häufiger herbeigesehnten Visionen aber nicht in der erwünschten Intensität eingestellt, weswegen er die Dosis erhöhte und damit seinen plötzlichen Tod selbst heraufbeschworen hat. Woher das Opium kam? Ganz einfach. Er hat es gestohlen. Wie mir der verstorbene Bruder Infirmarius verriet, war die Fiole mit dem Opium seit geraumer Zeit verschwunden. Ich denke, man braucht nicht allzu viel Fantasie, um dahinter zu kommen, um wen es sich bei dem Dieb gehandelt haben könnte. Bruder Hilpert warf dem Sekretarius einen durchdringenden Blick zu, den Bruder Zacharias jedoch beharrlich ignorierte. »Doch zurück zu euch, Bruder«, fuhr der Inquisitor nach kurzer Bedenkzeit fort. »Nachdem klar war, dass Bruder Prior nicht mehr lebte, habt ihr schleunigst das Weite gesucht. Wie mir der Mann, der euch aus der Stadt geschmuggelt hat, versicherte, wolltet ihr euch mit ihm im Morgengrauen des folgenden Tages, also vorgestern, wieder treffen, damit er euch ohne die ebenso lästigen wie auch gefährlichen Kontrollen am Tor wieder in die Stadt schmuggeln konnte. Bleibt die Frage, wo ihr euch in der Zwischenzeit herumgetrieben habt. Ihr merkt, worauf ich hinaus will? Ich denke schon, zumal es sich bei euch um einen überaus scharfsinnigen Menschen handelt. Durch seine eigene Wortwahl selbst ein wenig irritiert, warf Bruder Hilpert einen Blick in die Runde und sprach: »Wie ihr bemerkt habt, Brüder, habe ich den Angeklagten trotz der Abscheulichkeiten, zu denen er sich hat hinreißen lassen, als Menschen bezeichnet. Wobei ich mich nunmehr, da ich mich der widerlichsten seiner Missetaten zuwende, revidieren muss. Bruder Zacharias, trifft es zu, dass ihr mit Hilfe des Novizen Wieland oder anderer Helfershelfer den Novizen Lukas auf abscheuliche Art und Weise vom Leben zum Tode befördert habt, um, sagen wir es einmal so, um an ihm ein Exempel zu statuieren? Mir ist ehrlich gesagt nicht ganz klar, Inquisitor, was ich damit meine, Visitator«, unterbrach Hilpert den bischöflichen Gesandten und sah ihn erbost an. »Nur noch eine Viertelstunde eurer kostbaren Zeit, dann werdet ihr es wissen.« »Bruder Hilpert, ich muss mich gegen euren Tonfall auf das Schärfste. Wie gesagt, nicht mehr lange und ihr seid im Bilde.« Valentin von Helfenstein lief rot an, sprang auf und ließ sich, als er Hilperts Blick nicht standhalten konnte, wieder in seinen Lehnstuhl sinken. Ein Raunen ging durch den Saal, war doch von nun an klar, wer das Sagen hatte. »Ihr habt meine Frage gehört, Sekretarius«, wandte sich der Inquisitor wieder dem Angeklagten zu. »Habt ihr den Novizen Lukas auf bestialische Weise exekutieren lassen und dabei womöglich selbst mit Hand angelegt? Ja oder nein? Antwortet mir. Ja oder nein?« »Ihr wollt nicht reden.« »Nun gut, Ich werde euch ohnehin nicht mehr lange behelligen müssen. Und auch euch nicht, ehrwürdige Brüder, denn der Rest der Geschichte ist schnell erzählt. Bruder Hilpert warf Berengar einen raschen Blick zu, und als dieser kaum merklich nickte, fuhr er mit entschlossener Miene fort. Wie dem auch sei, zur verabredeten Zeit, etwa eine Stunde vor Sonnenaufgang vor 2 Tagen, seid ihr auf Schleichwegen zurück in die Stadt gelangt. Euer Glück, dass der Mietstallbesitzer euer Kommen nicht bemerkt hat, nicht zuletzt aufgrund des Vollrausches, den er sich dank eures fürstlichen Vorschusses anzutrinken geruhte. Und so war es euch ein leichtes, eure blutverschmierte Kleidung zu wechseln, sie im Stall zu vergraben und in aller Ruhe anzuspannen. Woraufhin ihr die Stadt in Richtung Kloster verlassen habt, und zwar in dem Habit, den ihr gerade am Leibe tragt. Kurzum, bei eurer Ankunft vor 2 Tagen schien nichts darauf hinzuweisen, dass es sich bei euch um einen Mann handeln könnte, der 4 Menschenleben auf dem Gewissen hat. Dann darf ich jetzt wohl gehen. Die Köpfe aller Anwesenden, beileibe nicht nur die von Hilpert und Berengar, fuhren wie auf Kommando herum und starrten in die Richtung, aus der die weiche, knabenhaft anmutende Stimme kam. »Wie mir scheint, werde ich hier nicht mehr gebraucht«, fügte Angelus achselzuckend hinzu. Berengar fing sich als erster. Mit einem Lächeln, das in puncto Boshaftigkeit nicht zu übertreffen war, trat er in die Mitte des Raumes und wandte sich dem Novizen zu. »Und ob«, erwiderte er knapp, während das Lächeln aus seinem Gesicht verschwand. »Und eines schwöre ich dir, wenn ich mit dir fertig bin, wird dir das Lachen vergangen sein.« Obwohl der Tonfall des Vogtes an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließ, schien der Novize nicht im Mindesten beeindruckt. »Darf man fragen, wieso?« konterte er und tat so, als ginge ihn die ganze Sache nichts an. »Weil ich dich in Ketten legen, einsperren und für alles, was du angerichtet hast, zur Verantwortung ziehen werde.« Ein bösartiges Funkeln, das den meisten Zuschauern jedoch verborgen blieb, huschte über sein Gesicht. Aber gleich darauf sprach Angelus in übertrieben devotem Ton: »Und weswegen, wenn ich fragen darf?« »Das wirst du schon sehen«, antwortete der Vogt, gab dem Posten ein Zeichen und wandte sich wieder dem Novizen zu. Einen Moment lang standen sich die beiden schweigend gegenüber. Dann brach Berengar sein Schweigen und sprach: »Wann ist dir das erste Mal die Idee gekommen, dich in den Dienst des Leibhaftigen zu stellen?« Für den Bruchteil eines Augenblicks schien es, als hätten die Ordensbrüder nicht begriffen, worum es bei Berengars Frage ging. Doch dann, von einem Moment auf den anderen, machte die Verwirrung auf ihren Gesichtern einem Ausdruck tiefsten Entsetzens Platz. »Antworte«, fuhr Berengar den Novizen an, »oder hat es dir etwa die Sprache verschlagen?« »Keineswegs.« »Wann bist du zu einem Jünger Satans geworden?« Berengar trat auf den Novizen zu und pflanzte sich drohend vor ihm auf. »Wann und vor allem wo?« »Gib dir keine Mühe, ich bin schon mit weit schlimmerem Gesindel fertig geworden als mit dir.« Angelus setzte eine verständnislose Miene auf. »Bei allem schuldigen Respekt, Vogt«, gurrte er, »ich weiß wirklich nicht, was das Ganze soll.« »Wann bist du in das hiesige Kloster eingetreten?« Der Novize runzelte die Stirn und kehrte die Handflächen nach oben. »Wenn ihr mir die Bemerkung gestattet«, erging er sich in wohleinstudierter Naivität, »ich habe nicht die leiseste Ahnung, worauf ihr...« »Das brauchst du auch nicht«, unterbrach ihn Berengar barsch. »Ist es richtig, dass du just um diese Zeit vor nunmehr fast 1 Jahr von deinem Vater hier abgeliefert worden bist wie ein x-beliebiger Gegenstand, den er so schnell wie möglich loswerden wollte? weil du, wie ihm deine Mutter auf dem Sterbebett beichtete, gar nicht sein leiblicher Sohn gewesen bist.« »Und wenn dem so wäre?« Berengar lächelte maliziös. »Dem ist so«, korrigierte er den Novizen, unter dessen allglatter Oberfläche sich erste Anzeichen von Unsicherheit zeigten. Für die übrigen Anwesenden kaum zu erkennen, begann sein Atem deutlich rascher zu gehen, ganz abgesehen von den winzigen Schweißperlen, die überall auf seiner Stirn erschienen. »Womit wir für das, was nun folgte, zumindest einmal ein Motiv hätten.« »Und was, wenn ihr erlaubt, wirft man mir vor?« »Wie bereits mehrfach erwähnt, Anstiftung zum Mord, aus blindem Hass auf die Welt, von der du dich zutiefst betrogen und hintergangen fühltest. Der Grund, weshalb aus dir binnen Monatsfrist ein Jünger des Leibhaftigen wurde.« Der Novize setzte ein gelangweiltes Grinsen auf. »Höre ich richtig? Anstiftung zum Mord? Selbst wenn dem so wäre, wie wolltet ihr mir das beweisen?« Als Angelus seinen Satz vollendete, hatte sich Berengar längst abgewandt und sah hinüber zur Tür. »Die Zeugen, Herr«, meldete der Reisige, der soeben dort erschienen war. »Herein mit ihnen«, antwortete Berengar, während sich sein und Bruder Hilperts Blick erneut trafen. »Und zwar so schnell wie...« »Auf ein Wort, Bruder«, fast unbemerkt war von Helfenstein neben Berengar getreten. Beim Klang seiner Stimme, aus der ein beträchtliches Maß an Unsicherheit herauszuhören war, verfinsterte sich Berengars Miene und er warf dem Visitator einen wütenden Seitenblick zu. »Euer Gnaden wünschen«, gab sich der Vogt betont höflich, obwohl er vor Ärger beinahe zu platzen schien. »Ist es richtig, Bruder«, begann der Visitator, wobei er den Vogt geflissentlich ignorierte, »ist es richtig, Bruder Hilpert, dass besagter Novize, wie war doch gleich sein Name? Angelus. Ach ja, ich vergaß. Angelus, ist es richtig, dass er als Novize noch gar kein Ordensmitglied im eigentlichen Sinne ist?« Bruder Hilpert und Berengar wechselten einen vielsagenden Blick. »Dies trifft zweifellos zu«, antwortete der Inquisitor, während Berengar tief Luft holte, sich einen ironischen Kommentar aber wohlweislich verkniff. »Wenngleich dies ausschließlich im geistlichen, keinesfalls aber im rechtlichen Sinne der Fall sein mag.« »Wie dem auch sei«, stieß von Helfenstein ärgerlich hervor, während seine Hand an die schweißnasse Kehle fuhr, »in meiner Eigenschaft als Visitator seiner fürstbischöflichen Gnaden verlange ich, dass der von euch, Vogt, der Anstiftung zum Mord bezichtigte Novize umgehend der Jurisdiktion des Hofgerichtes überstellt werde, damit ihro Gnaden...« »Einen Scheißdreck werden wir tun.« »Wie belieben?« Herr von Helfenstein, auf einen Schlag leichenblass, sah Berengar entrüstet an. »Einen...« »Berengar, bitte!« Bevor der Vogt vollends die Geduld verlor, war Bruder Hilpert zwischen die beiden Streithähne getreten. »Verzeiht, aber mein Freund hat ein hitziges Temperament«, gab er von Helfenstein betont höflich zu verstehen. »Besonders dann, wenn er sich nicht ernst genommen fühlt. Was er jedoch in seiner bisweilen recht eigenwilligen Art zum Ausdruck bringen wollte, ist dies. Wenn überhaupt, dann steht es ihm in seiner Eigenschaft als Vogt dieser Grafschaft zu, einem Kapitalverbrechen auf den Grund zu gehen und den Täter bei entsprechender Beweislage seiner gerechten Strafe zuzuführen. Das ist es doch, was du sagen wolltest, Berengar, nicht wahr?« »Nicht nur«, grollte der Vogt, funkelte von Helfenstein an und drehte ihm demonstrativ den Rücken zu. »Wie gesagt, herein mit ihnen«, rief er dem wettergegerbten Haudegen am Eingang des Kapitelsaals zu. »Wie ihr befehlt, Herr.« Kaum war seine Antwort verhallt, als Kaspar, Alcuin und Bruder Friedhelm den Saal betraten. Ein Raunen ging durch den Saal, in das sich unüberhörbar Ausrufe der Missbilligung mischten. Doch zurück zum Thema, nutzte Berengar die Verblüffung der Anwesenden rücksichtslos aus. Der Vorwurf, versammelte Brüder, der seitens der Aktenlage gegen besagten Novizen erhoben wird, lautet auf Anstiftung zum Mord. Bevor er weitersprach, hielt der Vogt einen Augenblick inne. Auf Anstiftung zum Mord und Verschwörung gegen das, was allen Anwesenden heilig ist. Und das wäre, warf von Helfenstein überflüssigerweise ein. Berengar gab ein verächtliches Schnauben von sich. Das wäre vor allem die Vorstellung von Gut und Böse, wenn ihr versteht, was ich meine. Oder würdet ihr sagen, dass die Zerstückelung und zur Schaustellung eines Leichnams etwas Alltägliches ist? Ihr meint doch nicht etwa... Ich meine, dass es sich bei diesem unscheinbaren Jüngling dort drüben, dessen Name mir nicht mehr über die Lippen will, um den kaltblütigsten Mordbuben handelt, der mir jemals über den Weg gelaufen ist, was verdammt nochmal etwas heißen will. Wenn ich mich recht entsinne, sagtet ihr Anstiftung zum Mord, oder habe ich mich da etwa verhört? Keinesfalls, Visitator, keinesfalls, erwiderte Berengar und lachte leise in sich hinein. Wobei ihr, glaube ich, nicht die geringste Vorstellung davon habt, was man im Falle des Angeklagten darunter zu verstehen hat. Ohne den verdutzten Visitator eines weiteren Blickes zu würdigen, ging Berengar in aller Ruhe auf den hünenhaften Waldmenschen zu, dem die ungewohnte Umgebung derart zusetzte, dass er am ganzen Leibe zu zittern begann. »Keine Angst, Kaspar«, beruhigte er den um mindestens einen Fuß größeren Mann. »Wenn das alles hier vorbei ist, kannst du wieder heim. Mein Wort darauf.« »Vogt, gut Freund«, stammelte der Waldmensch und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Darauf kannst du wetten«, erwiderte Berengar, klopfte ihm auf die Schulter und deutete mit ausgestrecktem Zeigefinger auf den Novizen, der immer noch eiskalt lächelnd in der Mitte des Raumes stand. »Kennst du diesen Mann, Kaspar? Den da drüben, im schwarzen Wams mit dem lockigen Haar?« Der Waldmensch sah sich rasch um, senkte den Blick und sprach in gedämpftem Ton, »Vogt, gut Freund! Helfen Kaspar, wenn Mann wieder böse? Ja?« »Vertrau mir«, redete ihm Berengar gut zu. »Nicht mehr lange und du kannst wieder nach Hause. Zusammen mit deiner Mutter, sie wartet schon auf dich.« Der Vogt räusperte sich, holte tief Luft und fragte mit lauter Stimme, »Also Kaspar, hast du den Kerl da drüben schon einmal gesehen?« Der Waldmensch nickte, aber kaum war sein Blick auf Angelus gefallen, wandte er ihn auch schon wieder ab. »Und wann?« »Kaspar, viel Angst.« »Ich weiß«, antwortete Berengar und sah den Waldmenschen aufmunternd an, »aber es hilft nichts. Wenn du in Ruhe und Frieden leben willst, musst du mir alles sagen, was du weißt.« Der Vogt atmete tief durch, ergriff Kaspars Unterarm und wiederholte seine Frage. »Wann hast du den Mann zum letzten Mal gesehen? Und wo?« »Im Wald. Dreimal geschlafen.« »Mit anderen Worten, du hast ihn in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Wald oberhalb des Klosters gesehen.« Der Waldmensch schlug die Augen nieder und nickte heftig mit dem Kopf. »War er allein?« Ein Kopfschütteln. »Nein«, stieß Kaspar hervor. Obwohl fast 3 Tage vergangen waren, ließ ihn die Erinnerung immer noch nicht los. Kaum fähig, eine vernünftige Antwort zu geben, zitterte er am ganzen Leib und sein Blick irrte ziellos im Raum umher. »Und wer war mit von der Party?« »8 Männer. Sehr böse.« »Die 4 Novizen, die drüben in der Arrestzelle eingesperrt sind, waren sie auch dabei?« »Ja, Herr«, bekräftigte der Koloss vehement. »Bruder Zacharias, habt die Güte, euch zu erheben«, rief der Vogt dem Sekretarius mit grimmiger Miene zu. »Und der Ordensbruder, der soeben aufgestanden ist, der auch?« »Der auch, Vogt.« »Und wer, oder anders ausgedrückt, wer von den Männern ist dir ganz besonders aufgefallen?« Kaum hatte Berengar seine Frage gestellt, schnellte der Zeigefinger des Waldmenschen nach vorn. Das Blut schoss in seinen unförmigen Kopf und er stierte den Novizen wutentbrannt an. »Der da!« rief er, während ein gewaltiger Ruck durch seinen Körper ging. »Mann mit Engelsgesicht! Viel böse!« »Und warum?« fragte der Vogt, legte die Hand auf den Schwertknauf und schlenderte gemächlich auf Angelus zu. »Junger Mann, sagen, hängt ihn an den Füßen auf. Böse Männer tun, was er will.« »Und weiter? Nur Mut, Kaspar, gleich hast du's geschafft.« Der Waldmensch dachte angestrengt nach, trat nervös auf der Stelle und fuhr mit leiser Stimme fort. »Männer viel böse, dicker alter Mann noch nicht tot, hat gewinselt wie Hund. Böse Männer lachen, machen sich nichts draus, tun dickem Mann weh. Sehr weh. Viel schlimmer aber, junger Mann da drüben.« »Und warum?« Kurz davor, die Beherrschung zu verlieren, gab der Koloss ein leises Ächzen von sich und ließ sich auf die Bank unter dem Fenster sinken. »Mann da drüben nehmen Messer, groß und scharf. Sagen, schlitzen alten Mann Bauch auf, viel Blut, malen Zeichen auf Bauch, mit fünf Ecken, dicker Mann aber immer noch nicht tot.« Der Waldmensch stützte die Ellbogen auf die Knie, vergrub sein Gesicht in den Händen und begann hemmungslos zu schluchzen. »Und was dann?« bohrte der Vogt, keine drei Schritte mehr von Angelus entfernt. Der Koloss hob den Kopf, wischte die Tränen ab und sah Berengar fragend an. »Was, Vogt, meinen?« »Was danach passiert ist, meine ich.« Kaspar geriet ins Grübeln. Doch plötzlich erhellte sich sein Blick. »Einer von böse Männer streit mit blonder junger Mann. Packen ihn am Kragen, schreien, aufhören.« »Kannst du ihn beschreiben?« »Junger Mann, dunkles Haar, so alt wie Anführer von böse Männer, heißen Lukas.« »Danke, Kaspar. Das hast du gut gemacht.« Berengar atmete hörbar auf. Dann wandte er sich an den Reisigen und sprach, »Führt ihn hinaus und lasst ihn laufen.« »Ja, Herr«, erwiderte der Reisige, half Kaspar auf und verließ zusammen mit ihm den Raum. Als die Tür des Kapitelsaales ins Schloss fiel, machte sich lähmendes Entsetzen breit. Angelus, Haupt einer Verschwörung. Alcuin konnte es immer noch nicht richtig begreifen. Ein Glück, dass er überhaupt noch am Leben war. Er hätte froh sein müssen, war es aber nicht. Solange er nicht wusste, wo sich Letizia befand, konnte er sich über die Entlarvung der beiden Hauptschuldigen nicht so recht freuen. Was war mit dem Mädchen geschehen? Und wohin hatte man sie gebracht? Oder war sie vielleicht schon tot? Als ihm bewusst wurde, wie ungeheuerlich dieser Gedanke war, schlug er entsetzt die Hand vor den Mund. Alles durfte passieren, nur das nicht. Alcuin war so sehr in seine Gedanken vertieft, dass er vom Fortgang des Verhörs so gut wie nichts mitbekam. Das sollte sich jedoch schlagartig ändern, als Angelus urplötzlich laut zu lachen begann. Alcuin konnte es kaum fassen. Bei allem nötigen Respekt, Vogt, schüttelte sich der Novize vor Lachen, aber was sich dieser Riese mit dem Gehirn einer Ameise ausgedacht hat, kann man doch wohl schwerlich für bare Münze nehmen. Findet ihr nicht auch? Berengar schwieg einen Moment, und Alcuin konnte förmlich spüren, dass der Vogt am liebsten sein Schwert gezückt und die Angelegenheit ein für allemal bereinigt hätte. Doch es kam nicht dazu. Wie immer, wenn es richtig brenzlig wurde, schritt prompt Bruder Hilpert ein. Als Alcuin den Meister näher betrachtete, erschrak er zutiefst. Die letzten 4 Tage hatten tiefe Spuren in seinem Gesicht hinterlassen. Der Inquisitor war bleich wie der Tod und sah müde und übernächtigt aus. »Spar dir deine Worte!« entgegnete er in einem Ton, der in Alcuins Ohren wie Donnergrollen klang. »Jeder Mann hier im Saal ist in der Lage, dein widerwärtiges Spiel zu durchschauen.« »Wirklich?« »Ob du es nun glaubst oder nicht.« Hilperts Ton nahm an Schärfe zu. Alcuin hielt den Atem an. »Irgendwelche Einwände, damit ich mir und unseren Zuhörern langatmige Ausflüchte erspare?« »Wenn es euch Freude bereitet, warum nicht?« »Du elender Hunds! Berengar, bitte!« Der Inquisitor fiel Berengar in den Arm und schob ihn rasch zur Seite. »Freude«, wiederholte er resigniert. »Nein, ich kann wirklich nicht behaupten, dass es mir Freude bereitet, einen Teufel in Menschengestalt vor mir zu haben, ein Mitglied unseres Ordens, das vor nichts zurückzuschrecken scheint, nicht einmal davor, die eigenen Mitschüler zu Sklaven zu degradieren und auf geradezu erbarmungslose Art und Weise zu töten. Gib dir keine Mühe, ich weiß, was du mir entgegenhalten wirst. Einmal angenommen, du seiest derjenige, wofür wir dich halten. Nie hast du selbst mit Hand angelegt, wenn es darum ging, deine Widersacher aus dem Weg zu räumen. Und wer weiß, womöglich hast du sogar recht. Der Mord an Lukas? Ein Kinderspiel. Besonders dann, wenn es Leute gibt, die einem als Handlanger zur Verfügung stehen. Bruder Hilpert stieß einen leisen Seufzer aus, holte tief Luft und sprach: »Wie gesagt, womöglich hast du sogar recht. Es war und ist nicht leicht, dir deine Untaten zu beweisen. Nicht einmal den Versuch, mir nach dem Leben zu trachten und bei dieser Gelegenheit einen deiner Mitschüler aus dem Weg zu räumen. Dein Pech allerdings, dass er vom Fenster des Dormitoriums beobachtet hat, wie du dich mit deinen Jüngern, die sich mittlerweile alle in unserem Gewahrsam befinden, auf den Weg in die Kirche gemacht hast. Dein Pech aber auch, dass dein Vetter Zacharias einer Leidenschaft frönte, mit der er vermutlich zum ersten Mal während seiner Reise nach Sito in Berührung kam. Gemeint sind die Duftwässerchen, derer man sich in Frankreich bisweilen bedient, besonders dann, wenn man sich zu den oberen Ständen zählt. Eine lässliche Sünde, vor allem wenn man bedenkt, in welche Abgründe der menschlichen Seele wir in der letzten halben Stunde geblickt haben. Eine Sünde jedoch, die Bruder Zacharias letztendlich zum Verhängnis werden sollte. Denn just von diesem Moment an, als mir deine Helfershelfer den gar ausmachen wollten, kam ich ihm auf die Spur. Das Blutwunder, die 5 Särge, nicht schlecht. Dein Pech, dass Bruder Wilfried rechtzeitig zur Stelle war. Der Inquisitor lächelte. Wie gesagt, dir deine Schandtaten zu beweisen, ist nicht leicht. Das gilt natürlich auch für den Brand, den du gelegt hast, um von eurem schändlichen Tun abzulenken. Das gilt, Gott sei's geklagt, leider auch für den Versuch, Alcuin und Bruder Wilfried während der vergangenen Nacht aus dem Weg zu. Verzeiht, Bruder Hilpert, aber ich muss euch dringend sprechen. Ohne sich um die missbilligenden Blicke des Vogtes und um die seiner Mitbrüder zu kümmern, bahnte sich Bruder Wilfried einen Weg durch die dicht gedrängten Reihen. Seinem Blick nach zu urteilen, musste etwas Außergewöhnliches passiert sein, sonst wäre er nicht so aufgebracht gewesen. »Nur die Ruhe, Bruder«, redete Bruder Hilpert auf den Stallmeister ein. »Was ist geschehen?« Bruder Wilfried sah sich vorsichtig um, trat bis auf wenige Zoll an den Inquisitor heran und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Alcuin konnte es beim besten Willen nicht verstehen, aber das brauchte er auch nicht. Denn kaum hatte sich der Stallmeister der Abtei wieder entfernt, war der letzte Rest an Farbe aus Bruder Hilperts Gesicht verschwunden. Es musste eine ausgesprochen schlechte Nachricht gewesen sein, denn der Inquisitor seufzte, schloss die Augen und fuhr mit den Händen über die ergrauten Schläfen. »Schlechte Nachrichten?« warf Angelus höhnisch ein. Einen Moment lang sah es so aus, als habe der Inquisitor die Frage nicht richtig verstanden, aber dann hob er langsam den Kopf und wandte sich dem Novizen zu. Alcuin bekam einen Riesenschreck, denn noch nie hatte er Bruder Hilpert so wütend erlebt wie in diesem Moment. Aus seinen Augen schossen Blitze, während die Zornesader an seiner Stirn deutlich anzuschwellen begann. »Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dieses unwürdige Spiel zu beenden«, sprach er, als er Angelus direkt gegenüberstand. Dann öffnete er die Fläche seiner Hand, streckte sie aus und sprach, »Wenn ihr jetzt wohl so gut sein wollt, Vogt?« Wie auf Verabredung zog dieser eine Pergamentrolle aus seinem Wams, erbrach das Siegel und legte sie dem Inquisitor in die Hand. Während Hilpert das Dokument überflog, wandte er sich dem Publikum zu. »Wie euch, versammelte Brüder, mit Sicherheit aufgefallen ist, befinden sich nicht alle Mitglieder unseres Konvents in diesem Saal. Wenn man einmal von den vier Handlangern des Angeklagten absieht, die sich allesamt in sicherem Gewahrsam befinden, sind es zwei Personen, die wir vermissen. Valentin, einen der Novizen, und Bruder Josef, seinen von uns allen überaus geschätzten Lehrer. Bevor ich euch über ihren Verbleib in Kenntnis setze, zunächst eine Frage. Ist irgendjemandem im Saal die Schrift auf diesem Pergamentbogen bekannt?« Damit alle besser sehen konnten, hob er das Pergament in die Höhe und hielt es den Mönchen auf den Bänken in der ersten Reihe vors Gesicht. Für den Bruchteil eines Augenblicks war es mucksmäuschenstill. Doch dann, als einige der Anwesenden bereits leise zu tuscheln begannen, ergriff plötzlich der Kantor das Wort. »Ich glaube, ich weiß, wer das geschrieben hat«, quäkte er und wurde feuerrot im Gesicht. »So, so, und wer?« mimte Hilpert den Ahnungslosen. Bruder Adalbert, ausgerechnet jetzt von einem nervösen Zucken seiner Wange geplagt, sah sich beifallheischend um, räusperte sich und verkündete mit kindlichem Stolz, »Es ist Bruder Josefs Schrift, das weiß ich gewiss.« »Und woher wisst ihr das so genau, Bruder?« »Weil wir beide vor seiner Ernennung zum Novizenmeister als Kopisten tätig waren. Wenn man Tag aus, Tag ein der gleichen Tätigkeit nachgeht, lernt man sich eben ganz gut kennen und so gut, dass man die Schrift seines Kollegen auf Anhieb erkennt, wenn es das ist, was ihr sagen wolltet.« Der Kantor, unerwarteterweise in seinem Redeschwall gebremst, rümpfte beleidigt die Nase, wagte es aber nicht, sich mit dem allmächtigen Inquisitor anzulegen. Er hatte nun einmal den Mut eines Hasen, und so senkte er den Blick, nickte devot und schwieg. »Mit eurer Erlaubnis, Brüder, werde ich das Schriftstück nun verlesen«, fuhr Hilpert fort und wandte sich wieder dem Angeklagten zu. »Irgendwelche Einwände?« Angelus funkelte den Inquisitor bösartig an, sagte aber nichts. Da dem nicht so ist, hier nun Bruder Josephs Brief, fuhr dieser fort, kniff die Augen zusammen und funkelte Angelus über den Rand des Pergamentbogens hinweg an. An Bruder Hilpert, Inquisitor vom Orden der Zisterzienser. Soweit die Anrede. Da mir die Häscher bereits dicht auf den Fersen sind und ich mir nicht mehr anders zu helfen weiß, möchte ich mich euch, hochverehrter Bruder, in der Stunde höchster Not anvertrauen, in der Gewissheit, dass eure Widersacher auch die meinigen sind und da nur ihr imstande seid, sie ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Ich habe Schuld auf mich geladen, schwere, unauslöschliche Schuld, bin aber guten Mutes, in euch einen gnädigen Richter zu finden. Auch wenn mir niemand, nicht einmal ihr, je vergeben kann, hoffe ich inständig, ein wenig von dem wieder gut zu machen, was durch mein Zaudern und meine Pflichtvergessenheit aus dem Lot geraten ist. Ich habe gesündigt, Bruder, und das in einer Weise, wie man es nie und nimmer gutheißen kann. Volle 36 Jahre lang, fast während der gesamten Zeit, da ich Mitglied dieses Konvents gewesen bin, kaum erwachsen, haben sich mein und der Weg einer Frau gekreuzt, der ich seitdem in Liebe verbunden bin. Meinetwegen hat sie auf alles verzichtet und ein Leben in Armut gefristet. Zuerst bei ihren Eltern, dann in einer Köhlerhütte, die sich auf einer Lichtung unweit des Klosters befindet. Wann immer es mir möglich war, waren wir zusammen, in Liebe verbunden bis in den Tod. Es kam, was kommen musste. Wie genau man mir auf die Schliche kam, vermag ich nicht zu sagen, aber dass ich in die Fallstricke meiner eigenen Schüler geriet, machte die Angelegenheit besonders schlimm. Dass irgendetwas im Gange war, ahnte ich schon seit längerem, wenngleich mir erst jetzt, da ich diese Zeilen niederschreibe, bewusst wird, wie verrucht und verderbt sie alle miteinander sind. Angefangen mit Ungehorsam, frivolen Scherzen und Zweideutigkeiten, wurde mir mit einem Schlag klar, dass meine Schüler über alles im Bilde sind. Die Konsequenzen für mich waren furchtbar, musste ich ihnen doch bei allem, was sie taten und ausheckten, zu Willen sein. Einmal in ihrer Hand ist es mir bis zum heutigen Tag nicht gelungen, mich aus ihren Fängen zu befreien. Und als sei dies noch nicht genug, wurde Benedikta, die Frau, der neben der Mutter Gottes meine ganze Liebe gilt, von einem tückischen Fieber aufs Lager geworfen, der Grund, warum ich seit mehr als einer Woche keine einzige Nacht mehr in diesen Mauern zugebracht habe. Was ich damit angerichtet habe, ist mir erst jetzt, da es fast zu spät ist, vollständig klar. Ich, nur ich allein bin daran schuld, dass ich die Vipernbrut, die sich um Angelus, ihren Verführer, schart, ungehemmt ausbreiten und nach Belieben schalten und walten konnte. Ich allein bin daran schuld, dass sie sich dem, dessen Name mir nicht über die Lippen will, mit Haut und Haaren verschrieben. Ich allein bin schuld daran, dass bis zum heutigen Tage so viel Blut geflossen ist. Darum hört, was ich euch, verehrter Bruder, nunmehr in aller Eile zu berichten habe. Am Mittwochabend, kurz vor dem Zubettgehen, bin ich durch Zufall Zeuge eines Gespräches zwischen Angelus und Wieland geworden, das diese just in dem Moment, als sie meiner ansichtig wurden, sofort unterbrachen. Von dem, worüber die beiden gesprochen haben, bekam ich zunächst so gut wie nichts mit. Ein Wort aber habe ich genau verstanden, und zwar Verräter. Wer damit gemeint war, konnte ich allenfalls erahnen. Aber als ich kurz nach Mitternacht auf dem Rückweg von meiner Geliebten den Klosterwald durchquerte, wurde mir auf schreckliche Weise bewusst, wen die beiden damit meinten. Keine Viertelstunde Weges mehr von hier entfernt, entdeckte ich plötzlich ein Licht, und als ich mich der einsamen Waldlichtung näherte, von der es kam, gefror mir das Blut in den Adern. Es war ein Anblick, der mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Lukas, den Angelus und Wieland als Verräter tituliert hatten, hing mit erschlafften Gliedern an einem Ast, während seine langen, dunklen Haare beinahe das feuchte Gras berührten. Nur Gott allein weiß, warum ich in diesem Moment nicht dazwischen ging. Die schwerste aller Sünden, welche auf meiner Seele lasten. Eines jedoch weiß ich gewiss. Das Grauen, das mich in jenem Moment erfasste, war so stark, dass ich mich nicht mehr von der Stelle rührte. Und so musste ich tatenlos zusehen, was unmittelbar vor meinen Augen geschah. Selbst jetzt noch, Tage später, zittern mir die Hände, wenn ich daran denke, wie Bruder Zacharias das Zeichen des Bösen in die Brust des Toten ritzte, wie Wieland, höhnisch lachend, eine Silbermünze in den Rachen des unglücklichen Novizen steckte. Mit einer Schilderung dessen, was danach geschah, mag ich euch, verehrter Bruder, indes nicht behelligen. Fehlen mir doch immer noch die Worte und der Mut, dies in allen Einzelheiten zu tun. Einstweilen nur so viel. Alles, was sich in jener Nacht auf der einsamen Waldlichtung abgespielt hat, geschah auf Befehl von Angelus, dem seine Mitschüler in geradezu sklavischer Weise zu Diensten waren. Ein Blick von ihm und sein Wille geschah. Er ganz allein ist der Hohepriester des Todes, Abgesandter des Bösen, Vorbote des gefallenen Engels, dessen Name ich nicht auszusprechen wage. Darum, Bruder Hilpert, seid auf der Hut, denn groß ist die Macht der Abtrünnigen, und ihr Arm reicht weit. Hütet euch vor den Fallstricken des Bösen, auch wenn sie euch, wie im Falle von Angelus, in Gestalt fast noch knabenhafter Unschuld gegenübertreten mögen. Seid auf der Hut vor Bruder Zacharias, einem Meuchelmörder, der seinesgleichen sucht. Gebt Acht auf euch, Bruder, auf dass ihr alle, die sich wider euch verschworen, in die Schranken weist. Was mich betrifft, bin ich mir sicher, dass ich die Morgenröte des kommenden Tages nicht mehr erleben werde, und so lege ich diesen Brief in die Hände der Geliebten, auf dass sie oder Bruder Friedhelm, getreuer Gefährte in der Not, ihn euch bei Zeiten aushändigen möge. Lebt wohl, Bruder, und Gott sei mit euch. Bruder Hilpert rollte den Brief zusammen, drückte ihn Berengar in die Hand und sah Angelus mit in die Höhe gezogenen Brauen an. »Weißt du«, sprach er gedehnt, »weißt du, was mich bei der ganzen Angelegenheit am meisten interessiert?« Obwohl ihm klar sein musste, dass er in der Falle saß, gab der Novize immer noch nicht auf. »Offen gestanden, nein«, entgegnete er in derart hochfahrendem Ton, dass sich der Vogt nur mit Mühe beherrschen konnte. »Aber ich bin mir sicher, ihr werdet es mir gleich...« »Was mich am meisten interessiert«, ließ ihn Bruder Hilpert überhaupt nicht zu Wort kommen, »ist die Frage, was du und deine Komplizen eigentlich im Schilde geführt habt, für den Fall, dass euch niemand in die Quere gekommen wäre.« »Tut mir leid, aber ich kann euch nicht.« »Jemand von deinem oder dem Schlage deines Vetters mordet nämlich nicht einfach drauf los. Er hat ein Ziel vor Augen und den Weg, auf dem er es erreichen will. Anders ausgedrückt, um in dieser Abtei nach Belieben schalten und walten zu können, musstet ihr nicht nur den Abt, Bruder Prior oder mich unschädlich machen, sondern einen Großteil der hier anwesenden Brüder mit dazu. Stellt sich die Frage, wie dies zu bewerkstelligen ist. So wie ich euch kenne, habt ihr auch gleich die passende Antwort parat. Es sei denn, du legst endlich ein Geständnis ab.« Der Novize zögerte, blaffte dann aber, »Ich wüsste nicht, wieso.« »Warum hat Bruder Zacharias aus dem Laboratorium von Bruder Robert eine komplette Fiole mit Arsen gestohlen, wo doch eine Fingerspitze genügt hätte, um Vater Abt zu vergiften?« »Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon ihr sprecht.« »Und ob?« Kaum hatte Bruder Hilpert geendet, als ihm der Vogt auch schon eine winzige, zwischen Daumen und Zeigefinger kaum sichtbare Fiole reichte. »Worum es sich bei diesem Requisit handelt, muss ich dir nicht erst erklären, oder?« machte Berengar aus seiner Genugtuung denn auch kaum einen Hehl. Aus Bruder Roberts Giftküche, fuhr der Inquisitor mit Blick auf das Publikum fort, randvoll mit Arsen, das heißt, wenigstens fast. Seine Herkunft, ich denke, das sollten wir Bruder Zacharias fragen. Aller Augen waren jetzt auf den Sekretarius gerichtet. Doch selbst wenn irgendjemand im Saal eine Antwort erwartet hätte, wurde er enttäuscht. Das Kinn auf die Fläche seiner rechten Hand gestützt, hielt der Sekretarius den Blick gesenkt und schwieg. »Macht nichts«, fuhr Bruder Hilpert achselzuckend fort. »Um den Fundort des Corpus Delicti zu erraten, bedarf es ohnehin keiner großen Fantasie. Es stammt nämlich aus der Zelle von Bruder Zacharias, genauer gesagt aus einer Mauerritze, reichlich dilettantisch, wenn die Bemerkung gestattet ist.« »Wozu das Ganze, wenn man fragen darf?« »Wozu? Ich will es dir sagen.« Mit einem Blick, der zwischen Verachtung und kurzzeitigem Mitleid schwankte, wandte sich Bruder Hilpert wieder dem Novizen zu. »Um es kurz zu machen, wie würde dir die Vorstellung gefallen, das Leben sämtlicher Mitglieder dieses Konvents auf einen Schlag auslöschen zu können?« »Ich denke sehr. Und weißt du was? Im Grunde wäre es die leichteste Sache auf der Welt. Weit einfacher jedenfalls, als einen Bruder nach dem anderen zu ermorden.« »Ach ja?« »Worauf du dich verlassen kannst. Aber du hast recht. Wozu das Ganze?« »Zumal ich dir wirklich nichts Neues zu bieten habe. Auf die Idee, Arsen in die Zisterne zu schütten, bist du nämlich längst von selbst gekommen. Spätestens dann, als nicht mehr alles lief wie geplant, als die Idee, den Bursarius als eine Art Strohmann zu missbrauchen, nicht mehr realisierbar war. Mit anderen Worten, als dir klar wurde, dass euer ursprünglicher Plan nicht mehr funktionieren würde, das heißt, als der Bursarius unerwarteterweise starb und sich Lukas euren verbrecherischen Plänen widersetzte, seid ihr auf die Idee verfallen, euch sämtlicher Widersacher auf einen Schlag zu entledigen. Und zwar spätestens in dem Moment, als der Mordanschlag auf mich und Alcuin bzw. Bruder Wilfried fehlgeschlagen war. Woher das Gift nehmen? Nichts leichter als das. Um Abt Johannes zu beseitigen, habt ihr, Bruder Zacharias, aus Bruder Roberts Laboratorium eine Messerspitze Arsen gestohlen, ohne dass dies vom Infirmarius bemerkt worden wäre. Nichts leichter, als nach dem Tode von Bruder Robert, als sich kein Mensch mehr um sein Labor kümmerte, gleich die ganze Fiole zu stehlen. Ein im wahrsten Sinne des Wortes todsicherer Plan. Alles, was für euch noch zu tun übrig blieb, war, sämtliche Mitwisser rechtzeitig zu warnen, das Gift in die Zisterne zu schütten und den Dingen einfach ihren Lauf zu lassen. Wie gesagt, ein Plan, bei dem wirklich nichts schiefgehen konnte. Dies war denn auch der Grund, warum ihr euch mit dem Versteck der Fiole nicht sonderlich viel Mühe gegeben habt. Ihr wart euch eurer Sache sicher, absolut sicher. Am morgigen Palmsonntag sollte der, dessen Name ich hier nicht aussprechen mag, Einzug halten in dieser Abtei. Für den zu erwartenden Fall, dass der plötzliche Tod so vieler Brüder nicht unbemerkt geblieben wäre, hattet ihr eine durchaus plausible Erklärung parat. Eine plötzliche Epidemie, der sämtliche Brüder mit Ausnahme der Novizen zum Opfer gefallen sind, und zwar aus dem einfachen Grund, weil sie ihre Mahlzeiten getrennt von den übrigen Ordensbrüdern zu sich nehmen. Wer hätte euch aufhalten sollen? Bruder Josef, der sich möglicherweise mit dem Gedanken trug, mir seine Geheimnisse zu offenbaren, habt ihr exekutiert, auf höchst grausame Art und Weise, wie es euch anscheinend zur Gewohnheit geworden ist. Bruder Hilpert pausierte, verschränkte die Arme vor der Brust und sah den Novizen herausfordernd an. »Hat sich alles so abgespielt, wie ich es soeben geschildert habe? Ja oder nein?« »Keine Ausflüchte mehr sonst.« »Ja, ja, ja«, brach es urplötzlich aus dem Novizen hervor, während er jegliche Kontrolle über sich verlor. Das Gesicht zu einer wutentbrannten Fratze verzerrt, schrie er seinen Hass auf die Welt förmlich aus sich heraus. »Ihr habt recht, genau so ist es gewesen, ganz genau. Ihr und der hochwohlgeborene Herr Vogt kommt euch jetzt wohl sehr schlau vor, was? Mich und meinen Vetter zur Strecke zu bringen, Kompliment!« Hilpert von Maulbronn, Zierde des Zisterzienserordens, ach, was sage ich, Zierde der gelehrten Welt! »Aber eines kann ich euch sagen. Der Tag wird kommen, an dem ihr eure gerechte Strafe bekommen werdet. Mein Herr und Meister ist mächtiger als ihr, weit mächtiger als ihr und diese armseligen Kreaturen um mich herum es sich überhaupt vorstellen können. Warum ich das getan habe, wolltet ihr wissen? Ganz einfach, weil mich alle, mit denen ich zu tun gehabt habe, nur immerzu betrogen haben, angefangen mit meiner ach so keuschen Frau Mutter, der nichts Besseres eingefallen ist, als sich mit diesem... Genauso schnell, wie der Wutausbruch des Novizen gekommen war, ebbte er wieder ab, und außer seinem erregten Keuchen war zunächst nichts zu hören. Die blonden Haare fielen ihm ins Gesicht und er murmelte Worte, die niemand verstand. Er sah wie ein Tier aus, ein junges, tödlich getroffenes Tier. Doch dann, von einem Augenblick auf den anderen, ging ein Ruck durch seinen Körper. Angelus ballte die Rechte zur Faust, wirbelte herum und wandte sich dem bischöflichen Sekretarius zu. »Mit diesem...« murmelte er, den Zeigefinger anklagend nach vorn gestreckt. Kaum mehr Herr seiner selbst, zitterte er am ganzen Körper, während ihm der Speichel in langen Fäden aus den Mundwinkeln rann. Einen Moment lang schien die Zeit stillzustehen. Hilpert wollte dem Novizen Einhalt gebieten, blieb aber wie festgewurzelt stehen. Er wollte sich umdrehen, Berengar zu Hilfe rufen. Vergebens. Was er auch tat oder tun wollte, sein Körper gehorchte ihm nicht mehr. Panik ergriff ihn, doch ihm war, als halte ihn jemand fest. Er konnte nicht rufen, nicht schreien, nicht drohen. Obwohl er das, was gleich geschehen würde, in aller Deutlichkeit vor sich sah, konnte er nichts mehr daran ändern. Er konnte nur zuschauen. Das also war das Ende. Und er, Hilpert, nichts weiter als ein hilfloser Statist. Gleichsam die Ruhe selbst hatte sich von Helfenstein von seinem Sitz erhoben. Woher die schussbereite Armbrust kam, die er plötzlich in Händen hielt, war sämtlichen Anwesenden hinterher ein Rätsel. Genau genommen spielte es jedoch keine Rolle mehr. Es war zu spät. Endgültig zu spät. Ein Aufschrei ging durch den Saal, aber niemand hatte den Mut, dem Wahnsinn Einhalt zu gebieten. Das Drama nahm seinen Lauf. Obwohl er die Absichten des Mannes, der sein leiblicher Vater war, klar durchschaute, blieb Angelus nicht stehen, sondern setzte seinen Weg unbeirrt fort. »Du bist an allem schuld«, sprach er gepresst, während sein Zeigefinger anklagend auf von Helfenstein gerichtet war. Der wiederum schien einen Moment lang zu zögern, doch plötzlich krümmte sich der Zeigefinger seiner rechten Hand und der Bolzen schnellte nach vorn. »Du hast es nicht anders gewollt«, murmelte er, Worte, die kaum einer der Anwesenden mehr verstand. Als das Geschoss die Kehle des Jünglings durchschlug, ging ein zweiter, ungleich lauterer Aufschrei durch den Saal. Fast gleichzeitig schoss eine dunkelrote Fontäne aus dem Hals des Novizen hervor, der sich ein-, zweimal um die eigene Achse drehte, ins Taumeln geriet und mit einem unterdrückten Röcheln zusammenbrach. Erst jetzt, da Angelus mit dem Tode rang, begannen sich die Anwesenden aus ihrer Erstarrung zu lösen. Bruder Hilpert war als erster zur Stelle. Ohne sich um die Umstehenden zu kümmern, die das Geschehen mit angehaltenem Atem verfolgten, kniete er neben dem Sterbenden nieder, schob den Arm unter seine Achsel und zog ihn langsam zu sich empor. »Wo ist Letizia? Was habt ihr mit ihr gemacht?« beschwor er ihn. Aber die einzige Antwort war ein heftiges, mit tierischen Lauten durchsetztes Keuchen. Eine Kakophonie des Todes, die ihm den Schweiß aus sämtlichen Poren trieb. Kurz bevor er starb, öffnete Angelus noch einmal die Augen. Er schien etwas sagen zu wollen, aber außer ein paar abgehackten Silben konnte der Inquisitor nichts verstehen. Erst als er ihm von den Lippen ablas, begann Bruder Hilpert allmählich zu begreifen. In seiner Not suchte er in den Augen der Umstehenden nach Rat. Doch was er als Antwort erhielt, war nacktes Entsetzen, mitunter sogar blanker Hass. Und so wandte sich Hilpert wieder dem sterbenden Widersacher zu, über dessen ebenmäßige Züge soeben ein knabenhaftes Lächeln glitt. Die hasserfüllte Fratze war verschwunden, der Vorbote des Leibhaftigen ebenso. Was blieb, war die schmerzverzerrte Miene eines Jünglings, der am Ende seines Irrweges angekommen war. Hilpert von Mollbronn hatte verstanden. Über und über mit Blut beschmiert, ließ er Angelus so sanft wie möglich zurück auf die Steinfliesen des Kapitelsaals gleiten, nahm seinen Rosenkranz zur Hand und erteilte dem Sterbenden die Absolution. Doch kaum war dies geschehen, zerriss ein Schrei die atemlose Stille. Woher und von wem er kam, konnte er beim besten Willen nicht sagen, und im Grunde war es bedeutungslos. Viel alarmierender hingegen war die Nachricht, welche die Stimme in den Saal hineinschrie. »Zu Hilfe, Brüder, zu Hilfe!« skandierte sie. »Zu Hilfe, Brüder! Bruder Zacharias ist verschwunden!« Es gab nichts, was Letizia gegen die Berührungen des Mannes tun konnte, und selbst wenn, hätte sie wahrscheinlich den Kürzeren gezogen. Im Gegensatz zu seinem ersten Besuch, bei dem er sie zum Mord an Bruder Hilpert hatte anstiften wollen, sprach der Mann kein einziges Wort. Und trotzdem war sie sich sicher, dass sie es mit ihm und niemandem sonst zu tun hatte. Es war seine Art, sich zu bewegen, die ihn verriet. Der tastende, fast lautlose Gang und natürlich der schwache, kaum wahrnehmbare Geruch, der das unterirdische Verlies durchzog. Lavendel. Obwohl ihre fünf Sinne so gut wie nicht mehr funktionierten, konnte sie es ganz deutlich riechen. Ein Irrtum war nahezu ausgeschlossen. Natürlich wusste er, dass von ihr keine Gegenwehr zu erwarten war. Dafür sorgten allein schon die Fesseln, die sie trug. Möglicherweise war es aber genau das, was ihn anzog. Und während Letizia den Kopf bald in die eine, bald in die andere Richtung drehte, um sich den Mann vom Leib zu halten, hatte sie fast schon keine Hoffnung auf Rettung mehr. Als sie sich zum wiederholten Male fragte, was ihr Peiniger im Schilde führte, riss er ihr plötzlich die Kapuze vom Kopf. Trotz der Fackel, welche wild tanzende Schatten an die Wände ihres Gefängnisses warf, konnte sie zunächst kaum etwas sehen, dafür aber umso mehr riechen. Lavendel. Selbst der Geruch von Moder und die von den Felswänden tropfende Feuchtigkeit kamen gegen diesen Duft nicht an. Letizia riss die Augen auf und versuchte, die Finsternis ringsum zu durchdringen. Der Zisterziensermönch mit dem stechenden Blick war alles andere als ein hässlicher Mann. Ausdrucksstarke Augen, dichte Brauen, volle Lippen. Dazu ein weicher, freundlich lächelnder Mund. Den Mann, der ihr und Bruder Hilpert nach dem Leben trachtete, hatte sie sich wahrhaftig anders vorgestellt. Wäre die zwar samt weiche, aber ebenso unbarmherzige wie hinterlistige Stimme nicht gewesen, hätte sie geglaubt, ihre Sinne spielten ihr einen Streich. Und erst dieses Lächeln. Je länger es anhielt, desto mehr wurde Letizia von würgender Angst gepackt. Sie wollte etwas sagen, doch der Versuch schlug auf klägliche Weise fehl. Außer einem heiseren Krächzen brachte sie nichts zustande. Fast wäre sie in Tränen ausgebrochen, doch dann biss sie die Zähne zusammen und überspielte ihre Furcht. »Wie ich sehe, hast du nichts von deiner Starrköpfigkeit verloren.« Sobald der Ordensbruder sein Schweigen brach, wurde Letizia klar, dass er etwas im Schilde führte. »Aber keine Bange, ich werde dir die Flausen schon austreiben.« Die Stimme des Mannes verhieß nichts Gutes. Sie hörte sich hart, ja geradezu metallisch an. Letizia schauderte. Obwohl sie sich dagegen wehrte, lief es ihr eiskalt den Rücken hinunter. »Warum so schweigsam, schönes Kind?« Als sie den Handrücken des Mannes auf ihrer Wange spürte, wurde Letizia starr vor Schreck. Sie wollte sich wehren, aber ihre Kräfte ließen sie endgültig im Stich. »Hast du etwa Angst vor mir?« »Nehmt eure dreckigen Finger weg!« In einem Tonfall, den sie sich nie und nimmer zugetraut hätte, ließ Letizia ihrer Wut freien Lauf und reckte dem Mönch das Kinn entgegen. Die Geste verfehlte ihre Wirkung nicht. Für den Bruchteil eines Augenblicks war im Gesicht des Mannes so etwas wie Verblüffung zu sehen. Dann aber glätteten sich seine Züge und das zynische Lächeln kehrte zurück. Aber, wer wird denn so ungezogen sein? Als sie den Atem des Mannes roch, wurde Letizia speiübel. Dann wandte sie sich ruckartig ab. »Meinetwegen tut, was ihr wollt, aber wenn schon, dann bitte schnell!« Das Lächeln des Mannes gefror zu Eis. »So etwas wie Angst scheinst du anscheinend nicht zu kennen«, grollte er, während seine Hand Letizias Hals wie morsches Holz zusammenzupressen begann. Das Blut stieg ihr in den Kopf und sie bekam kaum noch Luft. Letizia wollte schreien, aber es gelang ihr nicht. Der Griff des Ordensbruders verfestigte sich immer mehr. »Warte nur«, zischte er und riss ihren Kopf zu sich herum. »Warte nur, ich werde dir deinen Hochmut schon.« »Das werdet ihr nicht!« Als sie die Stimme hörte, die von irgendwoher aus der Dunkelheit kam, wusste Letizia nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Sie wusste nur eines. Dies hier war die Stimme von jemandem, den sie kannte. Die Stimme von Bruder Hilperts jungem Gefährten. Endlich, sie war nicht mehr allein. Leider hatte sie sich zu früh gefreut. Bevor sie überhaupt reagieren und Alcuin warnen konnte, war es schon passiert. Der Mönch drehte sich blitzschnell um, riss einen Dolch unter seinem Umhang hervor und schleuderte ihn in die Richtung, aus der die Stimme kam. Bevor sie ohnmächtig wurde, hörte Letizia einen Schrei. Kurz darauf schwanden ihr die Sinne und ein undurchdringlicher Schleier senkte sich vor ihren Augen herab. Als Bruder Hilpert den Mönchsfriedhof erreichte, fackelte er nicht lange, packte die Klinke und stieß das Tor so heftig auf, dass es laut krachend gegen die Mauer schlug. Dann fuhr er herum und winkte Berengar zu sich heran. »Wir müssen auf der Hut sein«, keuchte er. »Der Kerl ist zu allem.« Am Blick des Vogtes, der an ihm vorbei in Richtung auf ein unbekanntes Ziel starrte, konnte Hilpert erkennen, dass irgendetwas nicht stimmte. Er brauchte dem Blick des Freundes gar nicht erst zu folgen, denn Berengars aschfahles Gesicht, seine schweißbedeckte Stirn und die waffenstarrenden Kriegsknechte, die hinter der Mauer in Deckung gingen, sagten mehr als viele Worte. »Bleibt stehen, oder ich bringe das Mädchen um!« Die Stimme von Bruder Zacharias im Ohr, die weithin hörbar über den Friedhof schallte, machte sich Hoffnungslosigkeit in ihm breit. Und die Versuchung, endgültig vor den Mächten des Bösen zu kapitulieren, war wieder einmal groß, so groß wie nie zuvor. Doch wie so oft in den letzten Tagen nahm er all seine Kraft zusammen, straffte sich und bot seinem Widersacher die Stirn. Kaum hatte er den Friedhof betreten, erklang die Stimme des Sekretarius zum zweiten Mal. Sie hörte sich rau und heiser an, wenngleich sie erkennen ließ, dass er zum Äußersten entschlossen war. »Kommt nicht näher!« hallte es über die Gräber hinweg, auf denen der Schnee bereits am Schmelzen war. »Oder ich schneide der Metze die Kehle durch. Hört ihr? Ich meine es ernst.« Letizia, als Faustpfand eines Wahnsinnigen. Wenn es etwas gab, das Hilpert hatte vermeiden wollen, dann dies. Der Inquisitor warf Berenga einen nervösen Blick zu. Doch der Vogt, offenbar genauso ratlos wie er, zuckte die Achseln. »Keine Chance, ihn zu erwischen«, flüsterte er ihm mit Blick auf einen der Armbrustschützen zu. »Wir sind einfach nicht nahe genug dran.« »Ich sehe, ihr habt verstanden, Bruder, und damit es ja keine Missverständnisse gibt. Wenn ihr tut, was ich sage, wird dem Mädchen kein Haar gekrümmt.« Um zu zeigen, dass er es ernst meinte, schlang der Sekretarius den linken Arm um Letizias Leib, nahm seinen blutverschmierten Dolch und hielt ihn dem Mädchen an die Kehle. Letizia schloss die Augen, und obwohl sie am ganzen Körper zitterte, gab sie keinen Ton von sich. »Was habt ihr vor, Bruder?« »Höre ich richtig, oder habt ihr mich eben tatsächlich Bruder genannt?« »Ausgerechnet ihr, Hilpert, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, mich zur Strecke zu bringen.« »Gebt auf, Bruder«, antwortete der Inquisitor mit fester Stimme. »Was immer ihr vorhabt, ihr werdet nicht weit kommen.« »So, meint ihr?« höhnte der Sekretarius, während sich sein Griff um Letizias Körper spürbar zu verfestigen begann. Das Mädchen widersetzte sich, war ihm jedoch kräftemäßig nicht gewachsen. »Wenn ihr euch da einmal nicht irrt.« »Wohl kaum«, tat Hilpert so, als sei er die Zuversicht in Person. Im Grunde jedoch wusste er keinen Rat, und ein Blick hinüber zu Berenga überzeugte ihn, dass es dem Freund nicht anders erging. Der Sekretarius durfte nicht entkommen, auf gar keinen Fall. Hilperts Atem ging rascher und es fiel ihm schwer, sich zu konzentrieren. Wenn ihm nicht bald etwas einfiel, würden er und Berenga den Kürzeren ziehen. »Wenn ihr glaubt, mit mir leichtes Spiel zu haben, so irrt ihr, Hilpert von Maulbronn«, meldete sich der Sekretarius erneut zu Wort. Das Gesicht zu einer wutentbrannten Fratze verzerrt, presste er Letizia mit aller Kraft an sich und geiferte: »Ihr werdet jetzt den Weg freigeben, diesen Toren von einem Vogt samt seiner tölpelhaften Schar den Befehl zum Rückzug geben, mir ein Pferd zur Verfügung stellen, mit dem...« Urplötzlich geriet die Rede des Sekretarius ins Stocken. Der Griff um Letizia lockerte sich, fast gleichzeitig fiel ihm der Dolch aus der Hand. Während sich sein Blick in der Ferne verlor, ging ein gewaltiger Ruck durch seinen Körper, gerade so, als sei er von einem todbringenden Geschoss getroffen. Bruder Hilpert wirbelte herum, aber ein Blick auf die Gesichter der Kriegsknechte überzeugte ihn, dass sie genauso überrascht waren wie er. Der Inquisitor, immer noch unschlüssig, ging ein paar Schritte auf seinen Widersacher zu. Doch war seine Vorsicht fehl am Platz. Bruder Zacharias hatte jegliche Kontrolle über sich und seinen Körper verloren. Fasziniert von dem bizarren Spektakel, verlangsamte der Inquisitor seinen Schritt. Bruder Zacharias taumelte bald nach links, bald nach rechts, während sich sein Blick auf groteske Weise zu verformen begann. Der einst so ansehnliche Mann war zu einem völlig willenlosen Geschöpf verkommen, hilfloser als ein tollwütiger Hund. Kaum war ihm Letizia endgültig entglitten, trat Schaum aus seinem Mund, während ein paar weiße Augenhöhlen ziellos durch die Gegend irrten. Das Ende von Bruder Zacharias kam schnell, schneller als es irgendeiner der Anwesenden, die sich langsam an den sich in Krämpfen windenden Sekretarius heranpirschten, vermutet hätte. Nachdem er sich mehrfach um die eigene Achse gedreht hatte, stieß er einen Schrei aus, der Bruder Hilpert an ein tödlich getroffenes Tier erinnerte. Dann stürzte er wie ein gefällter Baum zu Boden. Das Leben von Bruder Zacharias war ausgelöscht. Weder der Inquisitor noch Berengar noch irgendeiner der Kriegsknechte sprach ein Wort. Auf dem Mönchsfriedhof war wieder Ruhe eingekehrt. Nur der Wind, Vorbote des nahenden Frühlings, fuhr durch die Zweige der Bäume, die sich wie im Takt hin und her bewegten. Bruder Hilpert war der Erste, der das Wort ergriff, und während er ein rasches Dankgebet sprach, trat eine weitere Gestalt aus dem Eingang zum unterirdischen Stollen hervor. Die Hand auf seine blutende Schulter gepresst, war Alcuin zunächst überhaupt nicht an dem toten Sekretarius interessiert, sondern eilte mit Riesenschritten auf Letizia zu und schloss sie in die Arme. Bruder Hilpert bemerkte die beiden als Erster, tippte Berengar auf die Schulter und bedeutete dem Vogt, ihm zu folgen. Nachdem einer der Armbrustschützen seinen Mantel über den Leichnam des Sekretarius ausgebreitet hatte, traten auch die übrigen Reisigen den Rückzug an. Ganz mit sich selbst beschäftigt, bekamen Alcuin und Letizia von all dem nichts mit und hielten sich selbst dann noch umschlungen, als das schmiedeeiserne Tor des Mönchsfriedhofs mit leisem Knarren ins Schloss gefallen war. »Und was jetzt?« fragte Berengar resigniert, als er Seite an Seite mit dem Inquisitor durch den verlassenen Kreuzgang der Abtei spazierte. »Ich frage mich wirklich, was das Verschwinden von diesem Helfenstein zu bedeuten hat.« Ein gleichgültiges Brummen war alles, was sich der Inquisitor entlocken ließ. Aber da der Vogt seinen Gesprächspartner inzwischen kannte, ließ er es bei seiner Frage bewenden und schaute in den Garten hinaus. Dort kündigte sich der Frühling an und seit längerer Zeit schien zum ersten Mal die Sonne. Nachdem sie den Kreuzgang umrundet hatten, trat Bruder Hilpert an eines der Fenster und blickte in den Garten hinaus. Die frische Luft tat ihm gut und allmählich kehrten seine Lebensgeister zurück. Was der Patron unseres Ordens wohl dazu sagen würde, sinnierte er, während er mit dem Kopf auf das Glasfenster zeigte, auf dem der heilige Bernhard abgebildet war. Im Schein der Nachmittagssonne erstrahlte das Porträt in den mannigfaltigsten Farben, ein Anblick, der selbst Berengar nicht unbeeindruckt ließ. »So viele Tote. Und wozu?« »Um Recht und Ordnung wiederherzustellen. Wozu sonst?« antwortete Berengar prompt. »Was uns zweifelsohne gelungen ist.« Hilpert hörte sich alles andere als zufrieden an, worauf Berengar mit deutlicher Missbilligung reagierte. »Eben«, bekräftigte er, »was also willst du mehr?« »Es geht mir um die Toten, Berengar«, antwortete Hilpert und seufzte gequält. »Die vielen Toten. Ich glaube, ich muss dir nicht vorrechnen, wie viele es mittlerweile sind.« 11, ich weiß«, entgegnete Berengar, trat neben den Freund und ließ die Hand auf seiner Schulter ruhen, »wobei du dir allerdings nicht die geringsten Vorwürfe zu machen brauchst.« »So, meinst du?« Hilpert warf dem Freund einen flüchtigen Seitenblick zu, wirkte aber nicht sonderlich überzeugt. »Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht einmal sicher, ob die Pforten der Hölle wirklich geschlossen sind.« »Vielleicht nicht, aber wenn schon nicht für immer, dann wenigstens für den Augenblick«, warf Berengar trocken ein. Der Inquisitor blickte überrascht auf. »Sonderlich überzeugt von der Macht des Guten scheinst du ja nicht gerade zu sein«, tadelte er den Vogt. »Doch bin ich«, widersprach Berengar. Aber als Inquisitor vom Orden der Zisterzienser sollte dir eigentlich klar sein, dass das Böse niemals vollständig ausgemerzt werden kann. Was nicht heißt, dass du nicht alles in deiner Macht Stehende getan hast, um diese Satansjünger in die Schranken zu weisen. Trotzdem möchte ich, dass ihnen ein Begräbnis zuteil wird, wie es einem Christenmenschen geziemt. Schließlich waren wir einmal Brüder. Berengar wollte protestieren, behielt seine Einwände jedoch für sich. »Wie du meinst«, gab er zähneknirschend klein bei, in der sicheren Erkenntnis, dass sich der Freund sein Vorhaben nicht ausreden lassen würde. »Du bist der Inquisitor, nicht ich.« Hilpert lächelte verschmitzt. »Aber du bist mein Freund. Ist das etwa nichts?« fragte er. Berengar, Vogt des Grafen von Wertheim, brachte vor lauter Verlegenheit kein Wort hervor. Und da ihm dies überhaupt nicht gefiel, versuchte er, das Gespräch in andere Bahnen zu lenken. »Was glaubst du?« warf er eilig ein. »Ob uns dieser Würzburger Hundsfort wohl in Ruhe lassen wird?« »Und ob ich das glaube, vor allem wenn man bedenkt, was für ihn alles auf dem Spiel steht.« »Und das wäre?« »Seine Stellung bei Hofe, sein Ruf, Einfluss und was für einen Mann seines Schlages sonst noch alles von Bedeutung sein mag.« »Und der Bischof? Er muss ihm doch beichten, was hier alles vorgefallen ist, was er zweifelsohne auch tun wird. Freilich nicht, ohne die eine oder andere Kleinigkeit unerwähnt zu lassen. Im ureigensten Interesse sozusagen.« »Du glaubst doch nicht etwa, er wird...« »Und ob ich das glaube, daran, dass er seine Vaterschaft verschweigen wird, hege ich nicht den geringsten Zweifel. In jedem Falle wird er die Ereignisse in einem für ihn günstigen Licht darstellen, da bin ich mir sicher. Was immer der Bischof daraufhin unternehmen mag, ich sehe dem Ganzen mit großer Gelassenheit entgegen. Wichtig ist nur, dass wir hier vollendete Tatsachen schaffen, und das möglichst rasch. Mit anderen Worten, wenn unsere zu Tode gekommenen Brüder zur letzten Ruhe gebettet sind, werden wir aus den Reihen der noch Lebenden einen neuen Abt wählen, wenn möglich bereits am morgigen Tag. Mag der Bischof auch grollen, wir werden ihm zeigen, wer der Herr im Hause ist. Und du hast wirklich vor, sie allesamt auf dem Mönchsfriedhof beerdigen zu lassen? Gewiss. Bist du dir auch wirklich sicher, dass du das Richtige tust? Das kann ich wahrlich nicht behaupten. Und warum dann diese, Berengar rang nach Worten und schüttelte missbilligend den Kopf. Kuriose Idee, meinst du? Ganz einfach, weil es keinen unter ihnen gibt, der nicht Schuld auf sich geladen hat. Die einen mehr, die anderen freilich weniger, aber alle, angefangen bei unserem Vater Abt, die heilige Jungfrau möge mir meine Worte verzeihen, alle sind sie schuldig geworden. Schlimmer noch, kein einziger von ihnen hat sich auch nur annähernd so verhalten, wie es mit unseren Ordensregeln und Idealen in Einklang zu bringen ist. Mord, Selbstmord, Bruch des Keuschheitsgelübdes, dazu Neid, Hass und derart ausgeklügelte Intrigen, dass sogar die Welschen vor Neid erblassen würden. Wer bin ich, dass ich darüber entscheiden könnte, wem in dieser Schlangengrube überhaupt verziehen werden kann? Und da sich die Dinge nun einmal in der Weise entwickelt haben, wie wir beide sie erlebt haben, mag der, der unser aller Schritte lenkt, auch darüber entscheiden, wie mit unseren heimgegangenen Brüdern zu verfahren ist. Wenn die Zeit gekommen ist, werden sie sich im Angesicht unseres Herrn für ihre Taten zu rechtfertigen haben. Und wenn schon nicht ich, dann wird wenigstens Gott Vater ein endgültiges Urteil über sie zu fällen wissen. Bis dahin mögen sie in ihren Gräbern ruhen, ob es den ehrwürdigen Fratres nun gefällt oder nicht. Und die vier Novizen, die sich in unserem Gewahrsam befinden? Du bist hier der Vogt, nicht ich, antwortete der Inquisitor. Darüber mag allein der weltliche Arm entscheiden. 78. Klosterpforte, komplett, 15.55 Uhr. »Also dann, bis morgen«, rief Hilpert Berengar zu. Im selben Moment preschte ein halbes Dutzend Kriegsknechte an ihnen vorbei, die dem Wagen mit den vier gefesselten Novizen das Geleit gaben. Kaspar, seine Mutter und die übrigen Zeugen aus dem Prozess trotteten gemächlich hinterher. »Und pass auf dich auf!« »Wozu denn? Ist doch alles vorbei!« antwortete Berengar forsch, schwang sich in den Sattel und hob die Hand zum Gruß. »Und außerdem bist du ja immer noch in der Nähe. Was kann mir da schon groß passieren?« »Dein Wort in Gottes Ohr«, entgegnete der Inquisitor mit einem Lächeln, als der Vogt seinem Rappen die Spuren gab, sich an die Spitze seiner Reisigen setzte und das Tor der Abtei durchquerte. Selbst als die schwer bewaffnete Eskorte langsam am Horizont verschwand, stand er immer noch da und winkte dem Freund hinterher. Ein strahlend schöner Frühlingstag neigte sich seinem Ende zu. Hilpert schloss die Augen, wandte sie der Sonne zu und genoss es, wie ihre Strahlen sein bleiches Gesicht erwärmten. Eine raue, ihm wohlbekannte Stimme riss ihn plötzlich aus seinen Träumen. Hilpert brauchte sich nicht umzudrehen. Er wusste genau, wer hinter ihm stand. Und er wusste, was jetzt gleich passieren würde. »Du musst es dem Jungen sagen, Hilpert«, insistierte Jakobus in unnachsichtigem Ton. »Sonst versündigst du dich.« »Ich weiß«, entgegnete Hilpert und seufzte gequält. »Wo steckt er eigentlich?« Die Miene des Pförtners verfinsterte sich, und er machte sich gar nicht erst die Mühe, sein Missfallen zu verbergen. »Müsstest du das als sein Vater nicht am besten wissen?« fuhr er den Inquisitor an und fügte unwirsch hinzu, »das Mädchen wollte unbedingt nach Hause, weswegen er sich an Letizias Fersen geheftet und sie begleitet hat. Bruder Wilfried ist mit von der Partie, für alle Fälle.« Der Pförtner blickte überaus grimmig drein. »Bleibt zu hoffen, dass sie vor Einbruch der Nacht wieder zurück sein werden.« Hilpert nickte dem Pförtner zu. »Dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit«, murmelte er, drehte sich um und wandte sich mit schleppendem Schritt der Abteikirche zu. Er war so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass er Bruder Friedhelm erst bemerkte, als er unmittelbar vor ihm stand. »Ich wäre dann jetzt soweit«, sprach ihn der Wandermönch an, dem der Respekt vor dem Inquisitor deutlich anzumerken war. Hilpert blieb abrupt stehen und hob den Blick. »Ach, ihr seid's, Bruder«, rief er überrascht aus. Fast gleichzeitig hellte sich seine Miene auf und er erinnerte sich, worüber er mit Bruder Friedhelm vor einer guten halben Stunde gesprochen hatte. »Wollt ihr uns wirklich schon verlassen?« »Wie gesagt, was getan werden muss, muss ganz einfach getan werden«, antwortete der Wandermönch und kratzte sich am Kopf. »Je eher, desto besser. Was nicht etwa heißen soll, dass ich mit eurer Entscheidung nicht einverstanden bin.« »Das freut mich«, entgegnete der Inquisitor in aufrichtigem Ton. »Bruder Josef möge dort zur letzten Ruhe gebettet werden, wo er zu Lebzeiten am liebsten war. Ob es meinen Mitbrüdern nun gefällt oder nicht.« Der Wandermönch nickte. »Wenn die Bemerkung erlaubt ist...« »Ihr habt eine äußerst weise Entscheidung getroffen«, bekräftigte er. »Gott der Herr wird es euch dereinst danken, dessen bin ich mir gewiss.« »Amen«, antwortete der Inquisitor, reichte dem Wandermönch die Hand und stieg die Stufen zur Kirche hinauf. 79. Mönchsfriedhof, etwa eine Stunde später. Als die Toten begraben und die Mönche auf dem Weg in ihr Quartier waren, war Hilpert immer noch in sein Gebet vertieft. Obwohl er seine Knie kaum noch spürte, rührte er sich auch da nicht von der Stelle, als das Licht des Tages langsam zu verblassen begann. Der Ort, an dem er sich befand, übte eine eigenartige Faszination auf ihn aus. Normalerweise hielt er es auf Friedhöfen nicht lange aus, und er mied sie, wann immer er konnte, nicht so am heutigen Tag. Die Holzkreuze in den frisch ausgehobenen Erdhaufen zogen ihn magisch an und eigenartigerweise wirkte ihr Anblick beruhigend auf ihn. Erst als sein Gebet beendet war, rappelte sich der Inquisitor auf, befreite seine Kokulle vom Schmutz und wandte sich zum Gehen. Doch wie so häufig zog ihn der Anblick der untergehenden Sonne derart in seinen Bann, dass er erst dann den Rückweg antrat, als sie schon längst hinter den Wipfeln der Bäume versunken war. Keine 20 Schritt mehr vom Hospiz entfernt, blieb Bruder Hilpert plötzlich stehen. Die schlanke Gestalt, die mit angezogenen Knien auf der Türschwelle saß, war ihm bestens bekannt. Trotzdem hatte er das Gefühl, er sähe sie zum ersten Mal. Und so kam es, dass er seinen Weg erst dann fortsetzte, als die Gestalt seinen Namen rief. »Bruder Hilpert, da seid ihr ja endlich«, rief ihm Alcuin zu, und ohne jede Vorwarnung sprang der Jüngling auf, lief auf ihn zu und fiel ihm um den Hals. Hilpert war völlig perplex. Für den Bruchteil eines Augenblicks wie gelähmt, wusste er weder ein noch aus. Doch dann, als ihm bewusst wurde, wer da in seinen Armen lag, gab es auch für ihn kein Zögern mehr. »Bruder Jakobus meinte, ihr wolltet mir etwas sagen«, sagte Alcuin, als er neben dem Inquisitor auf der Bank im Abteigarten saß. »So, so. Und was?« »Jetzt hör mir einmal gut zu, Alcuin«, begann Hilpert. Aber noch ehe er den Satz vollenden konnte, versagte ihm die Stimme. Vor lauter Verlegenheit wie gelähmt, schaute er stattdessen zum Himmel empor. Es war ein herrlicher Abend, der schönste seit langem. Ein Hauch von Frühling lag in der Luft und am Nachthimmel funkelten und glitzerten die Sterne. Anders als sonst hatte Bruder Hilpert jedoch keinen Blick dafür. Ganz auf sich und seine Gedanken konzentriert, stierte er vor sich hin und schien den Jüngling an seiner Seite vollkommen vergessen zu haben. »Darf ich euch etwas fragen, Bruder?« machte Alcuin schließlich auf sich aufmerksam. Hilpert fuhr regelrecht zusammen, rang sich dann aber doch zu einem Lächeln durch. »Natürlich, mein... Natürlich, Alcuin, was immer du willst.« Der Inquisitor schien vom Grübeln genug zu haben und sah den Jüngling neben sich erwartungsvoll an. »Die Brüder daheim sagen, ihr seid nicht immer ein Mönch gewesen.« »Nein, das bin ich nicht.« »Und was«, ließ der Jüngling nicht locker, »was habt ihr gemacht, bevor ihr ins Kloster gegangen seid?« Immer noch unschlüssig, wandte Hilpert den Blick von Alcuin ab. Eine Antwort zu geben fiel ihm nicht leicht, und wenn er etwas vermeiden wollte, dann die Gefahr, den Jungen zu verletzen. »Nun, wie du vielleicht gehört hast, bin ich das Kind vornehmer Eltern, Sohn eines begüterten Junkers, um es genauer zu sagen«, tastete er sich möglichst vorsichtig an eine Antwort heran. »Habt ihr Geschwister?« »Einen jüngeren Bruder, aber der ist vor kurzem gestorben. Was bedeutet, dass meine Schwester und ihr Mann den Besitz meines Vaters erben werden?« »Ich verstehe.« Alcuin schwieg eine Weile, holte tief Luft und fuhr mit unsicherer Stimme fort. »Und ihr? Warum seid ihr ins Kloster gegangen, wo ihr es doch so gut hättet haben können?« »Ich hatte es satt, Alcuin. Regelrecht satt. Ich hatte es satt, so einfach in den Tag hineinzuleben, das Leben in Saus und Braus, die Jagden, Bankette, die schönen...« Urplötzlich geriet der Inquisitor ins Stocken. »Was ist denn, Bruder?« Der alles entscheidende Moment war gekommen. Der Moment, vor dem er sich wie vor kaum einer anderen Sache gefürchtet hatte. Dennoch, alles Taktieren hatte jetzt keinen Sinn. Hilpert von Maulbronn, gefürchteter Inquisitor und Zierde der Wissenschaft, musste endlich Farbe bekennen und war entschlossen, genau dies zu tun. »Die Frauen, Alcuin, die Frauen, begann er, während sich sein Körper merklich straffte, »ich denke, selbst dir ist mittlerweile bekannt, welch eigenartige Wirkung sie auf unser einen ausüben.« Alcuin errötete, aber Hilpert tat so, als habe er nichts bemerkt und fuhr mit ernster Stimme fort. »Ich war fast 20, um einiges älter als du, noch jung und doch schon so alt. Eines Tages, ich kann mich daran erinnern, als ob es gestern gewesen wäre, bin ich auf der Kirchweih einem Mädchen begegnet. Ihr Vater war Schultheiß aus dem Nachbardorf, aber das habe ich erst viel später erfahren. Ich verstehe.« Trotz des eher ernsten Gesprächsthemas konnte sich Bruder Hilpert ein Lächeln nicht verkneifen. »Freut mich zu hören«, antwortete er, fuhr dann aber mit umso ernsterer Miene fort. »Sie war beileibe nicht die erste Frau in meinem Leben, aber die einzige, die mir je etwas bedeutet hat. Aber warum habt ihr sie dann nicht zur Frau genommen?« Hilpert runzelte die Stirn. Dann fuhr er mit der Hand über die Schläfen und sprach, »Genau das ist der Punkt, Alcuin. Irgendwie, die heilige Jungfrau allein weiß, auf welchem Weg hat mein Vater Wind von der Sache bekommen. Wer weiß, womöglich hatte sogar mein Bruder die Hand im Spiel. Was sich daraufhin zugetragen hat, ist allerdings schnell erzählt. Mein Vater hat mich zur Rede gestellt, und als ihm dämmerte, wie ernst es mir war, hat er mir verboten, das Mädchen wiederzusehen. »Und? Habt ihr getan, was er von euch verlangt hat?« Bruder Hilpert senkte den Blick und stierte händeringend vor sich hin. »Ja, das habe ich«, gab er nach längerem Zögern zu. »Nach ein paar Wochen allerdings habe ich es dann nicht mehr ausgehalten. Ich musste Maria wiedersehen.« »Und dann?« »Dann bin ich bei Nacht und Nebel ausgerissen und habe mich auf die Suche nach ihr gemacht. Als erstes natürlich in ihrem Heimatdorf. Doch an wen ich mich auch wandte, ich fand nicht die geringste Spur. Maria war und blieb verschwunden, von einem auf den anderen Tag. Es war wie verhext. Die ganze Welt schien sich gegen mich verschworen zu haben. Selbst ihr Vater, Schultheiß jenes Dorfes, beteuerte, sie sei spurlos verschwunden. Einfach so. Ich war todunglücklich, wusste weder ein noch aus. Ein schreckliches Erlebnis. Und ob. Offen gestanden, ich war kurz davor, den Verstand zu verlieren. Schlimmer noch. Ich begann allmählich zu resignieren. Und dann, nach wochenlanger Suche, kam es plötzlich über mich. Meiner selbst und der Welt überdrüssig, beschloss ich, mich aus ihr zurückzuziehen und Mönch zu werden. Das Leben ohne Maria hatte einfach keinen Sinn mehr für mich. Und so ohne weiteres wieder nach Hause? Undenkbar. Gott sei Dank hat mir Bruder Jakobus, der später Pförtner dieses Klosters geworden ist, über das Schlimmste hinweggeholfen. Er wurde mein Beichtvater und ist es noch. Und euer Vater? Leicht nachvollziehbar, dass er außer sich war vor Zorn. Er drohte, schimpfte, verlegte sich mitunter sogar aufs Flehen. Umsonst, mein Entschluss stand fest. Und ihr habt es nicht bereut? Wenn man einmal von den letzten paar Tagen absieht, nein. Kann mir gut vorstellen, wie viel Kraft es euch gekostet hat, diese... Ich fürchte, du verstehst mich nicht, Alcuin. Wieso? Zugegeben, es war nicht leicht, die Mächte des Bösen in die Schranken zu weisen. Hilpert stieß einen lauten Seufzer aus. Mit Gottes Hilfe und vereinten Kräften haben wir es dann ja geschafft. Obwohl mir die ganze Zeit über etwas ganz anderes auf der Seele lag. Etwas, das mir wesentlich bedeutsamer als die Jagd nach Statthaltern Satans erschien und immer noch erscheint. Alcuin sah den Inquisitor treuherzig an. »Und was ist das?« fragte er. »Willst du es wirklich wissen?« »Aber selbstverständlich«, bejahte der Jüngling ohne eine Spur von Argwohn in der Stimme. Dann sei es, machte Hilpert sich selber Mut und zog einen Brief hervor, den er offenbar seit längerem bei sich trug. Ein Brief, der mich vor exakt 10 Tagen erreicht hat, fügte er hinzu, während er ihn wie ein heiliges Relikt auseinanderzufalten begann. Von Marias Vater, exakt 1 Tag vor seinem Tod verfasst. Dann ist sie also noch... Nein, Alcuin, sie ist tot, und das seit mehr als 15 Jahren. Aber warum dann der Brief, nach so langer Zeit? Höre und du wirst verstehen, entgegnete Hilpert, bevor er mit stockender, bald darauf aber schon fester Stimme zu lesen begann. An Bruder Hilpert, Bibliothekarius zu Maulbronn, ließ die Anrede noch nicht auf die nachhaltige Wirkung schließen, die der Inhalt des Briefes in sich barg. Bruder Hilpert räusperte sich, fuhr dann aber umgehend fort. »Verzeiht mir, Bruder, wenn ich erst jetzt, dem Tode nahe, das Wort an euch richte. Aber bevor ich vor meinen Schöpfer trete, bereit, dessen Urteilsspruch klaglos hinzunehmen, möchte ich mein Gewissen erleichtern, auf dass er nicht so hart ausfallen möge, wie es meiner Missetaten wegen eigentlich der Fall sein müsste. Ich weiß, meine Reue kommt zu spät, viel zu spät, um den Kummer, den ich euch bereitet habe und noch bereiten werde, ungeschehen zu machen. Wisset denn, Maria, meine einzige Tochter, ist bei der Geburt ihres Kindes, eines Knaben, welcher ihrer Verbindung mit euch entsprang, gestorben. Sobald ich herausfand, dass ihr Leib fruchtbar war, brachte ich sie persönlich zu meiner Schwester in die Stadt. Der Schande wegen, die sie über sich und mich gebracht hätte, sollte ihre Verbindung mit euch im Dorf bekannt werden. Dort sollte sie denn auch bleiben, bis ihr Kind geboren und etwas Gras über das Gerede im Dorf gewachsen wäre, das eure Suche nach ihr unweigerlich nach sich zog. Als wäre mir durch den frühen Tod meiner Frau ohnehin nicht schon genug Unheil widerfahren, ist meine Tochter bei der Geburt ihres Kindes, eines Knaben, im Kindbett gestorben. Gott möge mich meiner Sünden wegen strafen, aber ich brachte es einfach nicht fertig, mich des Knaben anzunehmen. Ich bin ein gläubiger Christ, müsst ihr wissen, und das Sakrament der Ehe ist mir heilig. Meiner Schwester, die schon genug hungrige Mäuler zu stopfen hatte, konnte und wollte ich eine derartige Last nicht auf die Schultern laden. Und so blieb mir nichts anderes übrig, als den Knaben vor die Pforte des Klosters zu legen, in der Hoffnung, dass sich die Zisterzienser zum Maulbronn des Knaben annehmen mögen. Erst viel später, als bereits Jahre ins Land gegangen waren, erfuhr ich, dass auch ihr, Bruder Hilpert, Mitglied des besagten Konvents geworden wart. Dies ist mir immer wie ein Fingerzeig des Herrn erschienen, und so möchte ich euch jetzt, da meine Todesstunde naht, um der Liebe Christi willen bitten, euch des Knaben anzunehmen, auf dass es ihm an nichts fehlen möge. Ich weiß, Bruder, welche Gefühle diese Nachricht in euch wachrufen und welche Konsequenzen sie unweigerlich nach sich ziehen wird. Auch weiß ich, dass ich euch um etwas bitte, wozu ich in meiner Verblendung nicht fähig war. Dennoch flehe ich euch an, sorgt für den Knaben, damit ich dereinst in Frieden ruhen kann. Möge Gott der Herr mit euch sein auf all euren Wegen. An dieser Stelle des Briefes hielt Bruder Hilpert kurz inne und fixierte den Jüngling an seiner Seite mit einem eindringlichen Blick. Dann las er weiter, wobei seine Stimme merklich zu vibrieren begann. Postskriptum. Da der Knabe am 19. Tag im Monat Mai des Jahres 1400 geboren ist, haben wir ihm den Namen des heiligen Alcuin gegeben. Dies habe ich auf einem zusammengerollten Stück Pergament vermerkt, das der Knabe am Leibe trug, als ich ihn der Obhut eures Ordens überließ. Epilog 80 Palmsonntag 1416. Was meinst du, ob er wiederkommt? Die Stimme des alten Pförtners hörte sich nicht gerade vielversprechend an. »Ich denke schon«, antwortete Hilpert, als sich die Silhouette Alcuins im flirrenden Mittagslicht in nichts aufzulösen begann. »Er braucht eben etwas Zeit und hat ganz offensichtlich jemanden gefunden, dem er sich anvertrauen kann.« »Wenn es auch ein«, begann Jakobus, vollendete den Satz jedoch wohlweislich nicht. Dies wäre auch nicht nötig gewesen. »Ganz recht, Bruder«, erriet Hilpert die Gedanken des Pförtners, was dieser mit einem indignierten Stirnrunzeln quittierte. Er wusste nämlich genau, welche Antwort er gleich erhalten würde. »Wenn es auch nur ein Bauernmädchen ist und ein hübsches noch dazu.« »Ihr wollt ihn also sich selbst überlassen?« »Nicht sich selbst, sondern Letizia«, warf Bruder Hilpert augenzwinkernd ein, »wobei ich gestehen muss, dass mir der Gedanke daran nicht das geringste Kopfzerbrechen bereitet.« »Wie hat er es eigentlich aufgenommen?« machte Berengar, der Dritte im Bunde, aus seiner Neugier kaum einen Hehl. Was er vor nicht einmal einer halben Stunde erfahren hatte, setzte ihm immer noch ordentlich zu, obwohl er sich alle Mühe gab, dies vor den Gefährten zu verbergen. »Jedenfalls nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe«, räumte der Inquisitor ein, »eher wie jemand, der das Gehörte erst einmal verdauen muss, was ich im Übrigen durchaus verstehen kann.« »Kein Wunder angesichts der Gefahr, in die du den Jungen gebracht hast«, machte Jakobus aus seiner Meinung wiederum keinen Hehl. »Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ihn hierher mitzunehmen?« Die Antwort auf diese Frage fiel Bruder Hilpert sichtlich schwer. »Ich wollte ihn eben in meiner Nähe haben, selbst auf das Risiko hin, dass er dabei in Gefahr gerät.« Der Inquisitor senkte den Blick. »Gut möglich, dass du recht hast«, räumte er widerwillig ein. »Aber wenigstens ist am Ende alles gut gegangen«, ergriff Berengar plötzlich für Hilpert Partei. »Und allein darauf kommt es doch wohl an, oder etwa nicht?« Erleichtert über die unerwartete Schützenhilfe wechselte Hilpert dann auch rasch das Thema. »Lasst uns ein Stück am Fluss entlang gehen«, schlug er vor. Bruder Jakobus willigte schweigend ein. Nur Berengar blieb wie angewurzelt stehen. »Aber erst, wenn ich ein, zwei Schlucke getrunken habe«, wandte er mit breitem Grinsen ein. Für den Bruchteil eines Augenblicks sprach keiner der drei Männer ein Wort. Doch dann, nicht zuletzt aufgrund der Gefahr, die sie gemeinsam gemeistert hatten, brachen sie in schallendes Gelächter aus. »Dann auf zu Bruder Wilfried«, forderte Hilpert die beiden anderen auf. »Für drei durstige Wanderer hat er sicher etwas übrig.« Ende. Sie hörten Uwe Klausner, Die Pforten der Hölle, Gmeiner Verlag, 2007.